Hast du gehört? Back, back, back. Also eigentlich, komm back her, komm her, komm her. Oder? Also, soll ich nochmal so? Warte, ich habe blöderweise das Tracklisting von dieser CD gar nicht dabei. Jetzt müsste man eigentlich mal hier so. Ja, mein Lieber, hast du aber zu lesen. Die Sprache des Arbeiters im Klassenkampf. Liest du das jetzt den Hörern schlecht, vor? Oder? Mal gucken, was da. Man muss sich wieder ein bisschen radikalisieren. Ah, nee. Wobei, doch, das ist was für dich. Damit übergebe ich jetzt mal. Uno, dos, tres, catorce. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's moco! I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, how la la la la la long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight. Broken bottles under Nino's feet. Bodies strewn across that dead end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Ay, chihuahua! Sunday, bloody Sunday. Domingo, sangre domingo. Sunday, bloody Sunday. Yay! Ja, es ist durchaus was für mich. Genug für dich. Aber heute jetzt härter zur Sache. Heute Revolutionary. Fußball. Ach Quatsch! Heute jetzt ja hier. Wumm. Soll ich mal zumachen, dann kriegst du dein Dings daraus, dein CD-chen, dein CD-Line. Richard Kiel. Was ich wieder entdeckt habe, sind meine schönen Alarmsignale. Alarmsignale? Ja, die sind super. Zum Beispiel gefahrdrohende Situation oder wie? Was? Wie heißt das genau? So, Kinder, ich muss mich mal hier sowieso erstmal wieder einlocken. Lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock. Ist denn, wo bin ich denn hier? Hier, nee, hier, bin ich richtig. Ich sag mal, Steuerung alt entfernen, sagt der Profi. Benutzername, und dann mal kicken, ob ich es jetzt auswendig kann. Und dann könnt ihr nämlich praktisch auch anrufen. Ha! Sie konnten nicht angemeldet werden. Warum denn nicht? So vielleicht, ohne ich. Ach so, jetzt weiß ich, scheiße, ein Fehler. Kann ich euch aber nicht sagen, sonst lockt ihr euch hier ein. Und dann gibt's Ärger. Super! So, aber ihr könnt euch ja schon mal ein bisschen auf den Ernstfall vorbereiten. Ist da draußen überhaupt jemand, der sich auf den Ernst... Nee, will ich nicht. Sag mal, die stellen denn hier, oh, blöde Frage. Diese doofen Computer. Ich meine, die sind so doof, und dann, dass sie denken, dass ich noch doofer bin. Geht ihr das auch mal so? Nee. Naja, wie doof sind die, dass sie mich für so doof halten? Mach den Computer eigentlich erst aus. Zu Hause. Achso, du hast dir keine blöden Fragen gestellt, Chris. Genau. Oder? Genau. Wieso, was hat denn dich sonst immer gefragt, wenn er angemacht? Wo kommst du denn jetzt her? was macht denn da der Lippenstift auf deinem Hemdkragen? Oh, ja, musst du nicht so gucken, DJ Andy. Ich sag dann immer, das Blut. Ist ja da. Hast du hier mal reingekickt? Ich guck mir gleich mal in Ruhe an. Ich will erst echt mal die beim hat Essen gemacht. Du hast einen Knopf aus Versehen, aber. Ach, Mensch, mal. Ja. Guck mal, hier sind schon Anrufer, wo man sich fragt, warum eigentlich? Was wollen die, oder? Was wollt ihr? Mein Lied halt. Ah, Mensch! Ich hab jetzt rausgekriegt, dass es wirklich noch da Ringding gibt. Die so ein bisschen Ska-Dings da, aber ich hab auf keiner Platte, die irgendwie im Angebot waren, den Song Mein Vater gesehen. Ich hab gehört von einem Dreher aus Guru, dass das irgendjemand ins Internet gestellt hat. Wo denn? Auf Fritz.de oder irgendwas, sowas. Ey, sag mal, das Internet ist total groß. Das musst du dir mindestens so vorstellen, Ahnung. Wie New York. Da kannst du auch nicht, triffst du auch keinen. Ey, bitte, Kurti, spiel mir doch mein Lied. Na, ich hab es doch nicht, ich hab jetzt gesucht. Ich habe wirklich gesucht, ich habe mir Mühe gegeben, hab's aber nicht gefunden. Ich soll mir gerade vorstellen, dass vorher die bitte Sex mache. Tolle Vorstellung, oder? Sag mal, du hast einen Verlobten, jetzt hör doch mal auf hier. Mensch, Maya. Silvia. Das sind ja hier Sachen. Silvia, also wie gesagt, ich habe mir Mühe geben, ich werde mir weiterhin Mühe geben. Ich ruf dich jede Woche an. Ruf mich jede Woche an und nerv mich. Ich nerv dich. Okay, Baby. Tschüss, Bubi. Tschüss. So, jetzt fangen wir mal hier langsam an mit der Sendung, oder? Also wenigstens so Etepetete. Als erstes genau. Hören Sie das Signal da zur Warnung der Bevölkerung vor gefahrdrohenden Situationen. Es ist ein 3 Minuten Dauerton. Bei Ertönen des Signals sind alle Bürger der DDR aufgefordert, unverzüglich das Programm des Rundfunks oder des Fernsehens der DDR einzuschalten, geht jetzt nicht mehr? Um notwendige Informationen über drohende Gefahren und Verhaltensregeln entgegenzunehmen. Rundfunk der DDR funktioniert in dem Sinne nicht mehr, da kann Atomkrieg sein, ist egal. Zu handeln, Sie sind weiterzugeben. Bringt nichts, danke. Aber so klug seid ihr vielleicht selber. So schön zurücklehnen, rechter Arm wird schwer, linker Arm wird schwer, ich wäre verrückt. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mach ich. Kinder, das hier ist eure Sendung. Hier ist wieder euer Onkel Jürgen. Der sich gerne mit euch über alles in der Welt total gerne unterhalten möchte. Euer Onkel Jürgen, der ganz lieb ist, der ganz süß ist, der ist echt ein feiner Mensch. Ein feiner Mensch! Wartet, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Jetzt habt ihr gleich wieder drei aufgelegt. Ich mache hier ein bisschen Eigenwerbung. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich mache hier Eigenwerbung und drei... Ich hab Kreide gefressen, bin hier in moderationellen Schafpelz gekrochen, bin total lieb und sage, hier ist euer Onkel, ihr könnt 16 sein bis zum Abwinken, macht nichts, wir können reden miteinander. Und dann lege ich da das Jungvolk einfach so auf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, erste Kinder, die erste, allererste jetzt, das allererste. Das sind so die Musik, wo ich problemlos mitsingen kann. Na, das hören wir uns später nochmal an. Allererstes ein Intelligenztest. Oh nee, nicht schon wieder ein Intelligenztest. Ich war heute den ganzen Tag in der Schule. Intelligenztest. Nein, bitte, bitte nicht. Mach Lust, die Sendung. Nein, Intelligenz. Oh, sag mal, jetzt haben die hier den Fernseher angemacht im Studio. Ich wär verrückt, ey. Jetzt muss ich mir da auf NTV die Gesichter ankicken. Aus! Fernseher! Aus! Aus! Aus! Platz! Aus! Platz! Ja! So, super. Jetzt hält er die Klappe, der Fernseher. Toll! Hallo, wer bist du denn? Tachchen Kuttner, ich bin's, Benny. Benny? Ja. Benny, du piepst. Du Danke. Hast eben gepiept. Du hast eben Benny... Naja, egal. Kein Benny... Plan. Benny, ja. Wir müssen heute eine Sendung machen, die zur Musik passt. Ansonsten ist es ja oft umgekehrt, dass die Musik zur Sendung passen muss. Aber heute ist umgekehrt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Bist du sicher? Schon wieder? Nein. Du piepst schon wieder? Keine Ahnung, mein Akku. Ach so, gut. Warte mal. Na, warte mal, ist gut. Warte mal, ist gut. Hast du denn irgendwo ein Festnetz in der Nähe? Nee. Egal, jetzt habe ich lag gerade auf. Ach so, super. Hast du angeschlossen ans... Ja. Gut. Ich hab heute lauter. Mensch, hör doch mal auf zu. Ich mach's mich ja hier völlig mischugge. Wir nehmen ja hier gleich noch ihn drin. Hallo? Ja, Taschen. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Kirian. Benny gegen Kirian, so. Ja. Jetzt Kinder, jetzt erwarte ich Intelligenztest. Guten Vorschlag von euch. Ich hab heute Kampfmusik mitgebracht. Kampflieder. Was soll das sein? Na, Kampflieder. Ja, ist ja you, halt. Ja. Haut dem Springer auf die Finger. Sowas, in der Art. Ach so. Naja, jetzt siehst du ja nicht, was Springer ist, oder? Naja, nö. Naja, so ist sie ja. Naja, Kampflieder. Findest du nicht, dass mal wieder ein bisschen Kampflieder gehört werden müssen? Nee. So, raus. Schwupp, schwupp, bitte weg hier. So, hallo? Hallo? Hey, hallo? Ja, wer ist denn da? Moin, ja, hier ist der Johannes. Wer? Johannes. Johannes. Jo. Und der andere, da ist noch ein anderer. Hallo. Hallo Stranger, wer bist denn du? Ich bin der Thomas aus Sagleben. Thomas, echt? Ja. Aus Nebelgras. Ja. Ja, schick. Wie ist denn so ein Sagleben? Tot. Alle, naja, gut. Okay, ich frage ja nicht weiter. Ja, das deprimiert mich. Aber ich habe immer rumgeprahlt damit. Ich habe gesagt, ich habe Anrufer, der hat aus Sagleben Nebelgras angerufen. Haben echt alle total gestaunt. Da gibt ja noch andere schöne Orte in Deutschland. Hassloch. Hassloch? Hassloch gibt's zum Beispiel. Da sitzt die Gesellschaft für Kommunikationsforschung. Kenn ich nicht. Nee, kannst du aber kennenlernen. Willst du die kennenlernen? Nee. Wieso denn nicht? Die ist toll. Naja, egal. Weil ich muss ja nämlich quasi wieder Eigenwerbung machen. Na Mensch, da könnt ihr doch mal fragen, wofür? Wofür und wann denn? Naja, für eine schöne, kapierte Onig, Lenin-Show. Am 8. April in der Volksbühne. Eine Bolschoi-Revue, ein Kessel Lenin. Mit Musik und Tanzen und Film und Quatsch und Performance und Video und alles. Ja, wie? Was habe ich heute hier Kampfmusik mitgebracht? Mensch, ich werde schon wieder ins Ungehalten. Dabei bin ich doch eigentlich so ein softer, zärtlicher Typ, oder? Deswegen verehrt ihr mich doch wahrscheinlich. Weil ich immer so ausgewogen bin, so ruhig, so weise, so lässig, zurückgelehnt, so. Oder? Du schreist zu viel. Ja, aber nur aus Notwehr. Ich schreie doch nicht gerne, Kinder. Ja, den sind wir los. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Super. Genau. Hallo, wer bist denn du da? Ja, wie sieht's denn aus? Ja, wie sieht's denn aus? Wer bist denn du? Na, Georg aus Reinickendorf. Georg. So, Kinder, ich habe hier heute Kampflieder mitgebracht. Jetzt müssen wir uns ein Thema für die Sendung ausdenken, dass die Musik passt. Gut. Na, macht mal einen Vorschlag. Darum geht's doch heute. Jetzt, also jetzt erstmal. Was hast du denn für Musik? Na, Kampflieder! Wofür? Mann, das Thema ist Kampf. Jetzt mach doch mal einen Titelvorschlag, eine Fragestellung. Kampf. Welche Kampfsportart? Och, Kampfsportart. Ja, keine Ahnung. Nein, nicht. Kampfsportart geht nicht. Nee? Nee. Krieg. Nein, Krieg auch nicht. Krieg ist Krieg und Kampfsport ist Sport. Kampf. Kampf. Kampf. K-A-M-P-F. Ja, ich weiß, wie man Kampf schreibt. Sicher? Ja. Wer war denn das jetzt? Wer das angeblich weiß? Der andere. Wer ist denn der andere? Thomas. War das Thomas? Ja. Aus Sargleben. Ja. Sag mal, Georg, und bei euch in Reinickendorf hat sie noch nicht rumgesprochen, wie man Kampf schreibt? Da muss ein Sarglebender anrufen. Wie bitte? Ich weiß, wie man das Wie denn? K-A-M-P-F. P-F. Ja. Genau. Damit sind wir ja schon mal recht weit fortgeschritten, was die Sendung hier betrifft. So viel Zeit. So. Habt ihr schon mal gekämpft? Worum und wogegen? Ich hatte eigentlich schon mal Karate. Nein, jetzt ja, denkt er mal nicht, man kann da ums Überleben kämpfen, man kann um eine Frau kämpfen, man kann für eine bessere Welt kämpfen, man kann gegen das Robbensterben kämpfen, man kann mit dem Schlaf kämpfen. Kinder, denkt doch mal nicht immer nur PlayStation. Pro 7. PlayStation, Pro 7. PlayStation. Pro 7. PlayStation. Xbox. Pro 7. Meine Welt ist PlayStation. Pro 7. Mann, mit dem Schlaf kämpfen. Das ist doch mal was Schönes. Ich kämpfe nicht mit dem Schlaf. Na, ich kämpfe aber mit dem Schlaf. Ja, und woran liegt's? Weil Georg aus Reinickendorf ganz edepidete nichts anderes im Koppe hat als PlayStation. Pro 7. PlayStation. Pro 7. Pro 7. Prostata. Prostitution. Prostitution. Protest. Versteht er? Ja. Die Welt ist reicher als Pro. Pro Leben. Letariat. Letariat, gut. Pronunciation. Das ist die anständige Betonung. TH. The. The. Worum ging's nochmal um Kampf, ne? Um Kampf. Und darum, dass ich hier mit dem Schlaf kämpfe, weil, Reinickendorf und Thomas aus Hagen hier anrufen. Und bei Kampf immer nur an PlayStation und Pro 7 denken können. Jungs. Ja, aber ihr habt ja auch Pech, dass ihr Jungs seid. Wenn ihr Mädels wärt, wäre ich eine Spur höflicher. Aber was willst du denn jetzt? Na, ein schönes Thema für die Sendung hier, dass ich immer kräftig... Nein, muss ich nicht. Natürlich. Nein, ist hier keine Selbstbedienungssendung. Es ist hier nicht Pro 7. Ich bin nicht euer Stefan Raab. Ja, ich bin nicht der lustige Onkel, wo man auf den Play-Button drückt und dann wackelt da so Grand Theft Auto-mäßig durch L.A. und überfährt Omas. So ist es nicht. Wie bitte? Ja, entschuldige mal, du wirst dafür bezahlt, ja? Ja, aber nicht von euch. Nicht, dass ihr aus Reinickendorf und Sargleben denkt, ihr könnt auf den Knopf drücken und der Onkel ist lustig. Da wird der Onkel aber ganz böse. Oh, warum? Natürlich liegt auch an uns. Genau. Kinder, außerdem müsst ihr selber das Radio in Besitz nehmen. Und selber sagen, das ist unser Thema, darüber wollen wir reden. Ihr könnt doch nicht da unten sitzen wie die Schafe und warten, dass der Onkel Radiobauer bei euch ins Gatter tritt und euch füttert. Mit lustigen Bemerkungen. Prostitution. Ja, Protest. Protest. Im warmen Nest. Ja, ich hab echt den Verdacht, dass die ganze Sendung so weiterhält. PlayStation. PlayStation Pro 7. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Ach, aber wenigstens eine schöne Sache ist passiert. Was denn? Ja, aber damit habt ihr wieder nichts zu tun. Genau deswegen, weil ihr derart konsumistisch orientiert seid, dass es eine Schande ist. Junge Menschen. Junge Menschen haben... Scheiße, jetzt muss ich erstmal das Original finden. Haben nämlich... Hey. Was war denn das? Ja, weiß ich auch nicht, das war der andere. Das war der Sarglebener, oder? Ja, mein Handy hat geklingelt. Was hast du da drauf? Hast du dir so einen schrecklichen Klingelton runtergeladen? So einen debilen Klingelton? Nein. Das klingt aber so. Mann, hier muss man ja aufpassen, mit was man für Leute zu tun hat. Mann. Scheiße, jetzt habe ich das Original nicht dabei. Wovon? Jedenfalls, junge Menschen haben nämlich eine schöne Coverversion gemacht. Und wovon? Von dem komischen Lied da. Welchem? Wovon du letztes Mal gesagt hast. Na, welches denn? Montag. Monday, nothing. Tuesday, nothing. Wednesday, Thursday, nothing. Genau. Das ist doch schön, ja, oder? Ach, da bin ich, kann ja wohl nicht wahr sein. Da bin ich aber froh. Jetzt habe ich mir bloß die E-Mail vergessen, in der steht, wer die jungen Menschen waren. Und den Original habe ich davon auch vergessen. Das kotzt mich auch an. Ach Gott. Ist das ein Leben? Kinder, das ist überhaupt ja kein Leben. Wie geht's denn dem Karl Pietzki? Ich könnte jetzt ja, den habe ich neulich getroffen. Echt? Wen? Ja, dem geht's sehr gut. Na, das, kann er das nochmal selbst sagen? Nee, kann er, habe ich jetzt nicht dabei, die CD. Aber ich habe ihn ich habe ihn in live unterwegs getroffen. Wen denn? Du hast gesagt, na, Kapielski! Du hast noch gesagt, du hast ihn lange nicht mehr gesehen. Mensch, Kapielski ist ein feiner Mensch. Mann, ich habe hier ein bisschen revolutionäre, aufputschistische Musik dabei. Und jetzt müssen wir mal hier heute eine kämpferische Sendung machen. Aber ja. Jetzt sagt bitte nicht! Thema? Nee, ein Thema, genau. Denkt euch mal eins aus. Wir hatten noch Kampf. Ja, aber Kampf alleine reicht ja nicht. Dann denkt ihr ja gleich wieder an... PlayStation. Und Pro7, genau. Das soll ja aber nicht sein. So, was machen wir denn jetzt hier? Ja, worum hat nicht man in seinem Leben am meisten gekämpft oder so? Sag mal, ist das eine Scheiße? Da ist jemand auf meine Sexpistols-CD getreten. Und ich sag euch mal, der Idiot war ich wahrscheinlich. Ja, was ist? Das hört sich dann... Was? Nix. Was heißt denn hier, wer denn sonst? Ganz vorsichtig. Wollt ihr mal hören, wie sich eine CD anhört, auf die jener aufgetreten ist? Ich meine, ist jetzt ohne so, aber ist schon irgendwie ein bisschen deprimierend. Das ist nämlich so zum sieht Beispiel. Das aus. Genau so sieht es aus. Zum Beispiel der wunderbare Song Anarchy in the UK. Super, oder? Genial. Klingt eigentlich wie ein letzter Remix, oder? PlayStation. Jetzt auf mit PlayStation. Na gut, probieren. I want to be anarchy. Dasselbe hört sich aber auch so ungefähr an. Das finde ich eigentlich ganz experimentell. Bisher, das klingt ja gut. Da, an der Stelle bin ich offensichtlich nicht raufgetreten, oder? Bis jetzt noch. Kinder, könnt ihr noch? Ja, ihr fliegt sowieso wieder raus. Gut, ne? Ja. Na, kann ich den Madders noch grüßen? Nee. Du kannst mal jetzt einen schönen Themenvorschlag machen. Der ist ein Madders. In dem. Oh, jetzt. Ah, ihr fliegt gleich raus. Mensch, Kinder. So, dann ja. Machen wir jetzt mal ein bisschen Alarm und dann machen wir noch mal ein bisschen Sexpistols und dann, was sagst du? Ja. Hast du Dr. Ringding? Ich sag jetzt nicht mehr. Mann, habe ich doch eben erklärt, dass ich Dr. Ringding nicht habe. Ja, vorhin habe ich noch nicht eingeschaltet. So, dann kannst du mal jetzt auch gleich ausschalten. Wer den Anfang nicht mitgekriegt hat, ist das Ende nicht wert. Hat das Ende nicht verdient. Du denkst ja nicht, uff. Was? Naja, schon gut. So, Kinder, wir machen jetzt hier erstmal Schluss, oder? Warum? Naja, weil ja nichts kommt von euch. Ein vernünftiger Themenvorschlag, der sich, nein. Nee, schwupp, jetzt mal hier Schluss. Schluss, tschüss, bumm. Zeigt den Kanal voll. So, Kinder, ihr könnt euch jetzt mal überlegen, was für ein Thema könnte man denn behandeln, in dem sinnvollerweise irgendwie die Frage Kampf, ja oder nein, wogegen, wofür, irgendwie so vorkommt. Das hier ist die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, und wir hören uns jetzt erstmal, wenn nicht die Sex Pistols, wo ich Gruffe treten bin, sondern die Sex Pistols live an. Aber nochmal, das hier, damit ihr irgendwie überhaupt wisst, warum. Das hier ist jetzt, und aber nach Nachrichten geht's dann weiter. Keine Bange. Ihr könnt aber inzwischen schon beim halbautomatischen Anrufbeantworter so anrufen. Der, wenn mich nicht alle täuscht, schon arbeitet. Wo ist die Nummer hier von denen? Hier ist sie. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Als zweites hören Sie das Signal für Feueralarm. In Abständen von 5 Sekunden ertönen 3 Dauertöne von je 15 Sekunden. Dauer des Signals 1 Minute. Wenn nach dem Ertönen des Signals ein Brandherd in unmittelbarer Nähe festgestellt wird, sind, soweit es möglich ist, in Gefahr befindliche Menschen und Tiere zu retten, Sachen zu schützen und zu bergen. Bei der Brandbekämpfung ist Hilfe zu leisten. Weisungen befugter bzw. beauftragter Personen sind dabei zu befolgen. I'm Die Sex Pistols live von so einer Art, wie soll ich jetzt sagen? Bootleg? Aber ich meine, ey, Sex Pistols, die sollen sie mal nicht beschweren, oder? Alles geklaut, und dann müssen sie selber eben auch damit rechnen. Kann ich auch nicht dafür. Ihr Einsatzgebiet? Berlin und Brandenburg. Ihr Auftrag? Fritz Musik. Musik. Zum Tanzen. Ihr Name? Die Fritz Disco. Unterwegs. Diesen Freitag ab 22 Uhr zur großen Neueröffnung der Diskothek Zeckerin. In Zeckerin. Mit den Fritz DJs. T-Bird und Branko Jack. Die Fritz Disco. Mehr Infos? Fritz.de. Und im Radio? Fritz. Vom RBB. Kinder, wenn ihr wüsstet, was hier manchmal an Bizarrerien im Studio los ist. 22 Uhr und 33. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Grischer sind die geklappt. So, die News. Bundesarbeitsminister Müntefering hat die geplante Neuregelung des Kündigungsschutzes gestoppt. Das schreibt er in einem Beitrag für die Zeitung Handelsblatt. Im Koalitionsvertrag war festgelegt, dass künftig anstelle der gesetzlichen Probezeit von 6 Monaten eine Wartezeit von bis zu 2 Jahren vereinbart werden kann. Als Drittes im Gegenzug soll die Möglichkeit entfallen, Arbeitsverträge in den ersten 2 Jahren zu befristen und ohne Angabe von Sachgründen zu kündigen. In Frankreich hat es heute die größte Demonstration und Streiks seit Jahrzehnten gegeben. Damit haben französische Gewerkschaften und Studenten ihren Protest gegen die Arbeitsmarktreform verstärkt. Ministerpräsident Villepin lehnte es aber weiterhin ab, das Gesetz zu ändern. Der Protest richtet sich gegen die Abschaffung des Kündigungsschutzes für Berufsanfänger. Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich eine schwache Beteiligung ab. Im Laufe des Tages gaben weniger Wähler ihre Stimmen ab als bei früheren Urnengängen. Nach letzten Umfragen kann die vom amtierenden Ministerpräsident Olmert geführte Kadima-Partei mit einem Sieg rechnen. In Deutschland kann morgen Mittag eine Teilfinsternis beobachtet werden. Dann verdunkelt der Mond die Sonne zur Hälfte. Bei gutem Wetter ist das Himmelsschauspiel zwischen 12 und 14 Uhr zu sehen. Augenärzte warnen vor schweren Augenschäden, wenn man ohne spezielle Finsternisbrille die Sonne in die Sonne schaut. Wetter. Nachts bewölkt und kaum Schauer, teils auch aufklarend, Tiefstwerte zwischen 5 und 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und zeitweise Regen bei maximal 9 bis 12 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz, A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Baruth-Mark und Freienwalde besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Fahrt in der Ecke also vorsichtig, ansonsten gute Fahrt. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Als Drittes hören Sie das Signal für Katastrophenalarm. In Abständen von 10 Sekunden ertönen Dauertöne von je 30 Sekunden. Dauer des Signals 3 Minuten. Nach dem Ertönen des Signals sind die bereits vorher festgelegten Verhaltensregeln einzuhalten, beziehungsweise auf Weisung befugter oder beauftragter Personen erforderliche Aufgaben zur Hilfeleistung durchzuführen. Angekündigt waren 3 Minuten, hat er gesagt, oder? Jetzt sind aber eigentlich nur 2 Minuten. Und aber ich finde, die sollten wir uns doch in aller Aufmerksamkeit, Konzentration, Stille, Gefasstheit, Meditativität anhören. Zumal es jetzt nur noch 40 Sekunden sind. Kinder, wollt ihr nicht dafür mal eine Coverversion machen? Würde ich gerne im Radio spielen. Das wäre doch super. So ein Mädchen. Auf Kanonen! Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. Freigang war nicht. Freigang mit Resolution der Kommunaden. Ein alter Brecht-Text, wie mit Freigang vorhin die Sendung angefangen hat. RGM, weg von der Mitte, hieß der Titel. RGM, weg von der Mitte. Mitte und jetzt Freigang, Resolution der Kommunaden. Wie gesagt, ich habe angekündigt, heute wird nur Kampfmusik gespielt hier. Aber anrufen kann man. Wenn zum Beispiel ein halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39, 32. Mitternacht, wieder schöne Kartenverlosung. Was tun? Lovely Lenin. Am 8. April in der Volksbühne. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. 8. April, Lavli Lenin. Beerdigung Brezhnevs und anderer Untoter. Was für ein Dittel werfen Brezhnev? Na, wird dann da alles erklärt. Samstag hinterher. Diskothek, Musik, Film, Party, alles. So. Ach so. Ist die Sendung? Jetzt, ah ja, genau. Die Musik zur Sendung steht. Die Frage ist bloß, was für ein Thema wollen wir heute behandeln? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und als Musik angekündigt, Kampfmusik. So, jetzt müssen wir ein Thema finden. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Captain Kirk Kuttner. Mensch! Ja, ich hab ja gerade... Mr. Snoid! Richtig Gänsehaut. Ich wurde gerade gefragt, die Sendung ist 14 Jahre alt, also jetzt nicht von dir, sondern also von einem Hörer, aber die Sendung ist 14 Jahre alt. Gibt's denn Leute, die von Anfang, hey! Ja, ja. Ja! Aber ich sag... Grisha! Dieser Sound hat mir totale Gänsehaut verpasst. Der hat vor 14 Jahren schon angerufen, den du hier hörst, weil du es wissen wolltest, oder? Ja, ja, den Jingle, genau. Genau! Aber jetzt kommt er hin, er hat mich nämlich gefragt. Jetzt haben wir gerade ihn, der hat vor 14 Jahren schon angerufen. Ja. Oder? Wird wohl so sein. Wie heißt denn? Ich habe nicht zugehört. Wie heißt denn? Mr. Snoid. Oh, Mr. Snoid. Mr. Snoid. Ey, na, Grisha, wir wollen uns nicht vormachen. Schau dich an, schau dich mir. Ja. Vor 14 Jahren, da hattest du noch so kurze Hosen an. Mutti hat ja so einen nass gefüllten Luftballon gekauft. Richtig, seit Wasserpistole hat eine Bedeutung. Wasserpistole und dann durch den Tierpark gelatscht, ja, oder? Ja, damals. Genau. Ach, man, mach mich nicht, ey. Ich wieder heute Nacht spielen möchtest. Nur ich denke, das ist, sag ich mal, gerade den auf Französisch und heute Nacht in Paris, ja, da wäre der Eiffelturm morgen früh geschmolzen. So, ja, mag sein. Also, naja, aber wir müssen ja jetzt hier für uns ein Thema finden. Ja, Und da bin ich auf der Suche. Ja, das Thema... Hast du ein Thema? Hast du eine schöne Fragestellung, die dir mal durchdeklinieren werden müsste? Sind die Parallelen zu den französischen und den deutschen Problemen, die die Jugendlichen mit Arbeit, Arbeitslosigkeit etc. haben? Wow. Wer unternimmt was dagegen? Bisschen abstrakt, aber was tun wäre die Losung des Tages, ja, ja, oder? Ja, das wäre die Losung, aber ich meine, ja, genau. Ja, ne, aber wobei, was tun, wisst ihr ja. Man kann ein Fragezeichen hintersetzen und man kann nicht betonen, auf was und man kann nicht auf tun, ja. Was tun. Man kann was tun. Man kann aber auch ein Ausrufezeichen setzen. Ja. Was tun? Und dann bleibt immer noch die Frage, was und tun. Und dann immer noch was und tun, genau. Aber ich meine, Kampf! Das scheint eine kampfbetonte Sendung zu werden und ich denke... Naja, jedenfalls so, musikalisch. Obwohl ich gegen meine Müdigkeit ankämpfe... Genau, ja. Du bist jemand, der mit dem Schlaf kämpft. Das ist doch schon mal was. Und doch bei der Stange bleiben werde, weil... Ja. Nur die Dummheit ist ja... Ich habe hier so eine beknackte Tape-Maschine, ja? Ja. Die nimmt nicht so gut auf. Mensch, du, das ist also Freigang, ja? Und das ist ein Brechtext, war das auch mir gleich klar, ne? Ja, super. Kennst du doch, ja, das kennst du doch. Und das hat auch schon mal, ist das nicht früher schon mal gesungen worden? Das ist früher auch schon mal gesungen worden. Also es war, war ja nicht nur ein Text, es war ja ein Song, ja, ja. Den dieser Dings da gesungen hat. Der war ein Mensch. Du meinst ja. Ernst Busch? Nee, ich weiß ja, nicht, ob der das gesungen. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich denke ja, na, aber Ernst Busch hören wir nachher auch nochmal. Ernst Busch hat wir hören noch ein paar Sachen. Ja, ja passt denn. Tokyo Trolley können wir hin noch. Das Piratenlied, naja, nicht unbedingt. Piraten-Jenny? Meine Herren, heute sehen Sie mich abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Das habe ich auch schon mal. Auch ein super Song. Auf mich umgesetzt. Danach hat Dylan angefangen, selber Songs zu schreiben, als er, nachdem er den gehört hat. Echt? Ja. Habe ich in seinen Dings da gelesen, in seinem Roman. Genau. Biografie, ja. Mr. Snyde, ich danke dir für deinen Anruf, so richtig thematisch. Ja. Hast du mir jetzt noch nicht weitergeholfen? Doch. Naja, gut. Du hast mir Mut gemacht. Funktion, die du da auch hast. Kannst du ruhig mal diese Parallele heute Nacht mit den Kampfliedern ziehen. Ansonsten ab 0 Uhr mache ich mal hier so ein paar Karten verlosen für Was tun Lovely Lenin am 8. April in der Volksbühne. Doch, und da müsste man, stelle ich jetzt gleich mal schon die Frage, man müsste wissen, wie Lenin richtig geheißen hat. Das ist nicht so schwer rauszukriegen. Zur Not schaut man bei Wikipedia nach. Wenn man weiß, wie Lenin mit seinem Nachnamen richtig geheißen hat, hat man, hat man eine Freikarte gewonnen. Nachher bei Grischa Sedelke. No, sure, you know. Mr. Snyde, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Abend. Danke. Und hoffentlich mit diesem, wie gesagt, dass es bis nach Frankreich durch und zurück knallt. Also sagen wir mal, dass hier das Brandenburger Tor wegbröselt und in Frankreich... Jetzt sag doch mal, was frustriert dich am meisten, dass du in Kampfesstimmung gerät? Vielleicht ist das heutige Thema. Also, was mich am meisten frustriert, ist einfach, dass sie sich das alles gefallen lassen. Wer? Die Kids und die Bürger auf der Straße. Aha. Und du? Lässt du dir auch was gefallen? Ich hänge da völlig paralysiert in der Ecke. Und kämpfst mit dem Schlaf. Also super. Kenn doch das. Also wenn wir die Kanonen nicht umdrehen und ich gehe als Erster voran, dann schießen sie mich ab und alle anderen laufen nach Hause. Das ist doch das Spiel. Okay, da spricht ja noch eine historische Erfahrung und eine Resignation raus. Resignation nicht ganz. Mein Herz schlägt natürlich umso lauter. Okay, Mr. Snyde, vielen Dank für deinen Anruf. Hau rein. Tschüss. Guten Abend. Tschüss. So, hallo, wer bist denn du? Ja, hallo. Ja. Hast du jetzt einen Themenvorschlag? Ansonsten nehmen wir meinen. Na klar. Was denn? Na klar. Der Kampf gegen den Kapitalismus. Ja und? Ja. Du hast jetzt eine Überschrift gemacht, aber nicht kein Thema, keine Fragestellung. Wir machen es mal andersrum. Wir machen es so. Was frustriert ihr euch so, oder dich jetzt in dem Fall, dass du denkst, da müsste der Kampf aufgenommen werden. Und die Frage, wogegen und wie? Ja. Der Kampf gegen den Kapitalismus. Mein Lieber, du bist ja noch abstrakter, als das Politbüro der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands war. Schrecklich, oder? Total. Ja, ist es, aber so ist es. Der Kampf gegen diese unkommunikative ProSieben und SED, alle eins, ja? Ja, aber warum denn? Na, wenn du so durch die Straßen läufst und die Kinder heute siehst. Ja, super, sehe ich nette, doofe Kinder. Also außerdem, so viele sieht man ja nicht. Außerdem, die Straßen sind alle schön gemacht, sind sauber, man kann sich hinsetzen, Latte Macchiato trinken. Also darüber kann ich mich nur nicht beschweren. Dass wenn ich durch die Straßen laufe, habe ich kein Problem. Hast du ein Problem? Welches denn? Wo wohnst denn du? Am Arsch der Welt. Ja, naja, und da ist ja erst recht nichts los. Also mithin aber auch nichts los, worüber man sich beschweren könnte, oder? Na doch, weil wenn man mal jemanden trifft, dann sind die Leute alle zurückhaltend und ängstlich. Ja, na und, ist doch auch okay. Willst du, dass sie mutig sind und dir ihnen in die Fresse hauen? Na, das machen sie ja auch. Na, ich denke, sind zurückhaltend ängstlich. Jetzt kannst du aber nicht sagen, alle gleichzeitig. Entweder oder. Musst dich schon entscheiden. Sie sind halt so fremdenfeindlich oder unbewusst. Aber du bist doch nicht fremd. Fremdenfeindlich, das liest du in der Zeitung, oder? Sag doch mal ehrlich. Was? Das liest du in der Zeitung. Nein. Bist du fremd? Natürlich. Sind sie dir feindlich? Wieso bist du also fremd? Optisch bin ich für jeden fremd, weil wieso? Ich eine andere Hautfarbe habe. Hab ich da auch. Echt? Ja. Von wo aus rufst du an? Aus Zülow. Wo ist denn Zülow? In Mecklenburg-Vorpommern, ein ganz kleines Nest. Echt? Ja. Zülow. Also sagen wir mal, dich würde frustrieren, Fremdenfeindlichkeit. Ja. Das wäre gewissermaßen ein Punkt von dem aus, gegen den du gerne kämpfen würdest. Ja. Kämpfst du dagegen? Naja, man versucht sich halt zu wehren. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Kämpfst du dagegen? Naja, wie willst du denn kämpfen definieren? Mit welchen Mitteln? Ja, würde ich dich fragen wollen. Hast du das Gefühl, dass du dagegen kämpfst? Ich versuche Leute davon zu überzeugen, dass es falsch ist. Insofern kämpfe ich dagegen. Wie denn? Ich rede mit denen darüber, was es für ein Quatsch ist, Leute nach ihren Äußeren zu beurteilen, zum Beispiel. Ehrlich? Ja. Aber mit wem denn? Ich meine, mit denen, mit denen man darüber reden kann, hat man ja sowieso keine Probleme. Ja, hat man dann. Und die, mit denen man Probleme hat, mit denen kann man nicht darüber reden, oder? Nee, die lassen meistens nicht mit. Also ich meine, wir können ja miteinander darüber reden, aber wir wissen es ja beide. Stimmt. Die, die nicht wissen, mit denen kann man ja eigentlich nicht drüber reden. Schwierig, wa? Ja, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Und was hilft dagegen? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber erstmal würde ich sagen, Gedanken machen. Ja, das ist immer ein Anfang. Das ist ein Anfang, oder? Gedanken machen ist schon mal ja nicht so schlecht. Machst du dir hin und wieder Gedanken? Ist ja durchaus eine Frage, die ich gerne stelle. Ja, doch. Jeden Tag. Ehrlich? Ja, klar. Naja, man hat ja warte. Naja, nee, ich meine nicht, dass es in einem so rumdenkt und so was. Klar, denkt man, steht jetzt auf, steht nicht. Hast du eigentlich eingekauft? Ist Butter, ist noch Butter da? Und so eine Geschichten. Das denkt man ja irgendwie alles. Aber so ja, richtig, dass man sagt, Gedanken, warte mal, Gedanken machen. Würdest du sagen, machst du jeden Tag? Würde ich von mir nicht sagen können. Ich bin froh, wenn ich immer die Woche dazu komme, mir wirklich Gedanken zu machen. Ah, ja, doch, das kommt hin, vielleicht einmal die Woche. Eher einmal die Woche, oder? Ja. Siehst du? Genau darum geht's. Erstmal genau festzustellen, was tatsächlich wirklich ist. Vor allen Dingen bei einem selber. Sich selbst kommt ja, man kommt sich ja immer so total dufte, clever, anders als die anderen und so, klüger und so vor, oder? Na klar. Ja, na klar war jetzt echt die falsche Antwort. Genau das ist das Problem. Man ist es nicht. In aller Regel ist man nicht anders als die anderen. In aller Regel ist man nicht klüger als die anderen. In aller Regel ist man nicht viel dufter als die. Und wenn man das erstmal weiß, wäre das der erste Schritt, ein bisschen anders, ein bisschen klüger zu sein. Globig. Wie heißt denn du? Gandalf. Gandalf. Sag mal, das ist doch hier der Ring oder was, wa? Dann bist du wahrscheinlich jünger als der Film, oder? Vorher gab's es ja nicht. Nicht jünger als der wie lange, Film. Wie alt ist denn der Film? Wie lange gibt's denn den? 4 Jahre? Keine Ahnung. Ja, dann müsste so 3 oder 4 sein. Nee, das kommt nicht ganz hin. Bist du sicher? Siehst du, da mache ich mir mal Gedanken und dann kommt's angeblich nicht hin. Ist schon bitter, oder? Boah. Dann bringt ja Gedanken machen doch nicht. Gandalf, Gandalf, Gandalf. Wie kann man sich nach einem Hollywood-Film benennen? Wäre mal jetzt bloß so eine Frage. Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Denkst du, dass die Erlösung aus Amerika, aus Hollywood kommt? Oh, auf keinen Fall. Aber mitspielen tust du das, oder? Nein. Natürlich. Lässt deinen Kopf total von Hollywood besetzen und nennst dich selber nach einem Hollywood-Film. Nein, nach dem, ist doch nach ironisch der, gemeint. Nach der Person, ich hab dich gefragt, wie du heißt, du hast gesagt Gandalf. Hätte man gleich wieder was zum Nachdenken, wa? Aber wirklich. Aber wirklich. Wofür hier denkt man ja sonst die ganze Woche. Ich sag dir, ey, nenn dich nach einem mongolischen Partisanenfilm oder sowas. Ja, ich kenne ja keinen, ich krieg keine Ahnung. Naja, siehst du genau, naja, muss ja nicht, da weiß ich auch nicht. Jedenfalls kick keine Hollywood-Scheiße, schau dir mongolische Dokumentarfilme an. Das ist wirklich anders. Da kenne ich keinen, der das macht. Da wärst du quasi der Erste. Und wenn du sagen würdest, ho, ich bin ein Spezialist in mongolischen Dokumentarfilm, dann würde ich sagen, ey, du bist aber echt total vom anderen Ufer. Vom da werden noch andere bezeichnet. Ja und? Jetzt fang du nicht selber an, diskriminierend zu werden. Nein. Andere Ufer ist ein weiter Begriff. Auf keinen Gibt doch verschiedene Fall. Ufer. Gibt doch viele Flüsse. Gibt viele Ufer. Auf dem einen anderen Ufer stehen die Schwulen, auf dem anderen Ufer stehen die Liebhaber, die lesbischen schwarzen Behinderten, auf dem ganz anderen Ufer stehen wieder die Liebhaber mongolischer Dokumentarfilme. Genau. Oder? Aber anderes Ufer ist schon immer ganz gut. Findest du nicht? Doch, natürlich. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, tschüss. Tschüss, und du musst dich umbenennen. Nenn dich Baba Yaga, das ist ein russischer Kinderfilm. Da wisst man sofort, ist quasi uncool. Also eigentlich ist es uncool, aber gerade uncool ist doch viel cooler als cool. Dann bin ich jetzt Baba Yaga. Okay, Baba. Das Blöde ist bloß, ist eine Frau. Mist. Naja, aber egal. Andere Ufer ist andere Ufer, oder? Boah. Okay, ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Helle Mariendorf. Helle Mariendorf. Hm, aus Tempelhof. So, Helle Mariendorf, was macht dich so wütend oder frustriert, dass du denkst, jetzt nehme ich mal den Kampf auf? Oh. Oder jetzt müsste ich mal den Kampf auf? Es nimmt ihn ja niemand auf, aber gibt da hin und wieder gibt es dann doch Leute, die sagen, jetzt da müsste man doch mal. Ja, vor allen Dingen gegen Unmenschlichkeit und für Menschlichkeit mehr, ja, und für gegen Sozialabbau und so. Mensch, jetzt aber nicht so abstrakt, das ist doch jetzt so ganz allgemein, oder? Na, wieso? Das ist doch wichtig, alles. Ja, nee, wichtig ist es, aber ich finde, das sind immer so Begriffe, wo alle sofort sagen, ja, richtig. Also, ich meine, ich glaube, naja, findest keinen, der jetzt für Unmenschlichkeit ist. Nee, das ist klar, aber. Oder sagen sie doch irgendwie, wenn du sagst, ey, ich bin gegen Unmenschlichkeit, wer gegen Unmenschlichkeit ist, soll man hier unterschreiben. Schwupp, hast du 80 Millionen Unterschriften zusammen. Nee, das wird davon auch nicht sein. Also so, oder wenn du sagst irgendwie, gegen Sozialabbau, ja, da sind wir auch. Die sind alle gegen Sozialabbau. Und selbst die sozial abbauen, versuchen ja Sozialabbau zu verhindern. Ja, aber. Verstehst du, die Deutsche Bank ist doch gegen Entlassung. Aber genau, weil sie gegen Entlassung ist, muss sie Leute entlassen. Ja, das ist aber trotzdem. Nee, von daher muss man es konkreter machen. Muss man es ganz genau machen. Ich weiß jetzt auch nicht wie. Jetzt sag mal genau, was macht dich wirklich wütend? Sag mal was Konkretes. Wo du was gesehen hast, gehört hast, gelesen hast und was dich wütend gemacht hat. Die ganze Hartz-IV-Scheiße und alles, das Ganze, was ich mein Leben halten muss. Ja? Nee, genau, nee, das Ganze ist zu viel. Das Ganze stimmt immer nicht. Das gibt nichts, was im Ganzen stimmen würde. Adorno sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das Ganze ist das Unwahre. Und da hat er recht. Sehr philosophisch, da komme ich nicht ganz rüber. Aber pass auf, Alter, spielst du mal was Geiles, Langes von Tonsteine Scherben? Weiß ich jetzt noch nicht. Wenn du bloß, die haben aber auch nicht Sozialabbau gesagt. Und Unmenschlichkeit. Nee. Sondern die haben gesagt, keine Macht für niemand, genau, das wird reell. Oder auch, meinetwegen, das ist unser Haus, ihr kriegt uns hier nicht raus. So eine Sache. Ja, nee, aber da gab's richtig gute andere Stücke noch so davon, wisst ihr? So ein schönes, langes Ding, wisst ihr? Ich fand die mal gut, war früher. Ich finde die heute noch gut, würde ich mal sagen. Geile Texte. Und was man versteht. Und jetzt aber, ich würde nur Tonsteine Scherben spielen, wenn du jetzt wirklich ganz konkret hier richtig was erzählen, sag mal, dann bist du so quasi so ganz unbestimmt gegen Unmenschlichkeit irgendwie an sich. Ja, genau. Ja, aber entschuldige, ist George W. Bush auch? Denn okay, ist dein bester Freund, kann ich auch dafür, habe ich auch Verständnis dafür, muss ja alles sein. Aber diese ganz abstrakte, ach, ich bin aber dagegen, dass es hier eine böse Welt ist. Naja, da muss man aber mal Zuversicht haben und dagegen kämpfen, das ist ja der Haken. Ja, mach da doch. Naja, das machen wir auch. Das zeige ich ja auch. Was machst du? Nee, ich meine, Bush macht es doch. Na, was ich mache meinen eigenen Kampf, ja. Welchen denn? Das für dich? Zum Überleben. Fraktion der Kranken und Armen, Schwachen, ja. Sozialempfänger. So sieht's aus. Na, aber das ist doch aber kein Kampf. Also, dass jeder an sich denkt? Na klar, das ist genau, jeder denkt an sich, dann ist alle an alle gedacht, oder? Naja, wenn du siehst, so arme Punks und was hier rumrennt. Da spielst du doch genau mit. 1000 Obdachlose, alles Deutsche, aber da spielst du doch genau mit. Josef Ackermann denkt an sich. Mhm. Herr Esser, der 40 Millionen Abfindungen kassiert hat, denkt an sich. Und jeder Sozialarbeiter denkt an sich. Da ist doch aber irgendwas falsch, oder? Findest du nicht? Ja, los, vielleicht stimmt es nicht, wenn man an, warte mal, vielleicht stimmt es nicht, wenn man nur an sich denkt. Ja. Ich, in meinen Augen ist das sowieso alle Theater, was hier abläuft. Ja, die ganze Welt ist eine Bühne. Da spielst du ein Stück und die anderen machen ihr Theater vor. Ach so. Viele Deutsche sind so 99% sowieso so doof, dass sie nichts raffen, ja, und alle loben, was denen in den Medien. Aber Herzchen, jetzt mal vorsichtig. Ich finde, das stimmt immer nicht, wenn die anderen immer die Doofen sind. Man muss sich da erstmal selber fragen, ob man nicht vielleicht doof ist. Stellst du dir manchmal die... Ey, sag mal, hör mal auf, du kannst doch nicht immer Ja sagen. Du kannst doch nicht immer dafür sein. Nee, bin ich auch Natürlich nicht. Bist du doch aber. Wieso? Du sagst, alle anderen sind doof. Nee, du sagst, alle anderen sind doof. Dann sag ich mal, muss ich dich erstmal selber fragen, ob man nicht doof ist? Ja, richtig, richtig. Das stimmt. Eins geht nur. Entweder sind die anderen doof und du nicht, oder du bist doof und die anderen nicht, oder alle sind doof oder keiner ist doof. Das muss man aber konkret machen. Man kann doch nicht sagen, ich bin nicht unrecht. Man kann doch nicht einfach sagen, ich bin nicht Ungerechtigkeit und die anderen sind alle so doof. Deswegen ist es hier so scheiße. Jeder muss mal seinen Arsch selber retten. Was ist denn? Und? Naja, macht doch jeder. Jeder rettet seinen, dann lebst du genau in der Welt, in der du leben willst. In der jeder seinen Arsch rettet, oder? Das Leben ist ein Kampf, oder? Das ist wie man richtig sieht, da, Kutti. Nö, dafür gibt's kein Tonstellschirm. Tut mir echt leid. Was anderes. Aber die trotzdem geil. Kutti, die Mucke, die du machst, ist trotzdem gut. Ja, weiß ich. Ich spiele nur Musiken, die mir gefallen. Ja, wenn ich Tonstellschirm nicht spiele. Pech ab, Baby. Genau. Trink mal heute Abend keinen Hansapilz. Mach dir mal lieber ein bisschen Gedanken und überleg, ob du nicht doof bist. Doof, naja. Ist so ein reelles Angebot, oder? Ja, warum nicht? Klar. Das muss man sich überlegen und überlegen, warum und wo und wie man es vielleicht irgendwie ändern könnte. Naja, sicher. Warum? Ändere die Welt, sie braucht es. Na, hoffentlich. Jeder muss das irgendwie für sich abchecken. Nee, nicht jeder für sich. Ja. Erstmal jeder für sich und dann alle zusammen. Oder wie es ich wie es. Wie es ich wie. Ja. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Nicht Scholli. Scholli, S-C-H-O-L-L-Y. Ich sag Scholli, Kotti. Mein lieber Scholli. So. Und du spielst mir nicht Tonsteine Scherben? Nee, ich spiel jetzt nicht Tonsteine Scherben. Ja, dann spiel was anderes Geiles mal. Okay, tschüss. Tschüss. Als Viertes hören Sie das Signal für Atom- und Luftalarm. Es sind auf- und abschwellende Töne im 5-Sekunden-Rhythmus. Dauer des Signals 3 Minuten. Dieses Signal wird ausgelöst, wenn die Gefahr eines gegnerischen Luftangriffs besteht. Die Schutzräume sind schnellstens aufzusuchen. Vorher sind folgende Handlungen durchzuführen: Nachbarn bzw. Kollegen verständigen. Fenster und Türen schließen. Elektrische Geräte und Anlagen abschalten. Schieber und Hähne der Versorgungsleitungen, Gas, Wasser und so weiter schließen. Persönliche Schutzmittel, Handgepäck und Lebensmittelvorräte mitnehmen. Im Schutzraum sind die Weisungen des Schutzraumbeauftragten diszipliniert zu befolgen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wir stehen vor den Toren, groß wie ein Palast. Wir haben nichts verbrochen. Bei Brecht und Eisler hätte es wahrscheinlich Lied der Arbeitslosen geheißen. Ist aber nicht Brecht und Eisler, sondern ist Rocket Freudenthal, Leben wie Gespenster. Rocket Freudenthal, Leben wie Gespenster, echt eine wunderbare Platte. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ah, oh, mach ich. So, ich spiele heute quasi nur Kampflieder und würde von euch gerne wissen würden wollen, was euch denn so frustriert, so demütigt, so nervt, so stresst, dass ihr denkt, da müsste jetzt mal der Kampf aufgenommen werden. Das hier ist die Telefonnummer, unter der ihr hier anrufen könnt. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Und das hier die Telefonnummer für den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 7313932. Jede Menge Kampfeswille unterwegs. Hallo, wer seid denn ihr? Hey. Hallo. Hallo, jetzt, warte mal, erstmal der Ene. Hallo, wer bist denn du? Ich? Ja, du? Ich wollte mal fragen, ob du mal wieder Stelle Zahn spielen kannst. Nee, mach ich nicht. Danke, erledigt. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Balle. Der Balle? Jo. Ja, und wen haben wir denn da noch? Hallo, ich bin Jana. Jana und Baller. Und weil der Mensch ein Mensch ist, um, braucht er was zu fressen, bitte sehr. Kick mal ihn an. Das schafft kein Essen her. Drum links, zwei, drei. Genau. Super, oder? Ey, Kuttner. Ja. Obrecht und, wie heißen die Tonsteine? Scherben, Rio Reiser, ja? Ja. Jetzt haben wir zwei Leute, was ihr kriegt. Was halt, wie zwei Leute, was ihr kriegt? Naja, einmal du mit Brecht und das zweite Mal der vorige Anrufer oder der davor. Stimmt. Ansonsten muss, wollte ich dir sagen, muss ich ja sagen, warte, kannst du gleich reden? Nein, warte, halt, gleich, okay, Moment. Ich will nur mal kurz anspielen, hör mal nachher. Was kaputt, was euch kaputt macht? Nein, scheiße, warte mal, das war jetzt, nein, auch falsch. Hier, mach mal Radio an. Bam, bam, bam. Was ist denn bitte? Tonsteine Scherben. Ja, welches Lied? Ich kenne das nicht. Solidarität. Aber das hören wir jetzt nicht. Was dich kaputt macht, oder? Nein, Solidarität. Naja, ist jetzt egal. Alles, was wir wollen, ist die Solidarität. Genau. So, jetzt habe ich euren Namen wieder vergessen. Baller und wer noch? Jana. Jana. Und aus. So sieht's aus. So, jetzt würde ich von euch wissen wollen, was euch denn so wütend macht, dass ihr denkt, da muss jetzt der Kampf, das Unglück muss zurückgeschlagen werden, wie bei Tokotronic heißt, glaube ich. Rasurbrand. Wie bitte? Rasurbrand. Rasurbrand? Ja, der Kampf. Mann, ja, da sind die eben am Brechten, jetzt hat sie Rasurbrand. Rasurbrand? Was ja. Ist das denn? Ach, naja, das kriegst du später, Baller, das kriegst du später. Oder? Ja, na, wir wollen jetzt mal nicht so ins Detail gehen. Nee, machen wir nicht. Nee. Aber du kannst ja doch wahrscheinlich, wir leben ja im Kapitalismus, du kannst ja wahrscheinlich eine schöne Aftershave-Lotion kaufen. Ah, wenn es klappt mit der Selbstständigkeit und dem Geld. Weil boah, naja, für eine, ich meine, wenn's für so Wegschmeißrasierer reicht, dann sollte irgendwie für Aftershave-Lotion auch noch reichen. Aua! Ist es der warte, aber Baller, halt aber die Klappe. Ist es jetzt der Rasurband oder dein Freund, der dich da kneift? Jana? Mich kneift niemand. Also weder der Rasurbrand noch... Warum hast du ihm Aua gesagt? Eventuell, na wegen den Wegwerfrasierern. Ach so, stimmt doch, oder? Das sollte schon ein bisschen irgendwie hoch, wenn man sich damit als Frau rasiert. Ich weiß nicht, als Mann ist es bestimmt... Weiß ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Er sagt gerade, er hat sich einen ordentlichen Nico. Wer denn? Wie immer. Na sag doch da deinen Freund. Nee, ich will ihn nicht sprechen. Nee, okay. Nee. Hast du Pech gehabt? Ich hätte dir jetzt fast rüber gegeben. Ja, hat er Pech gehabt, oder? Nö, nicht so. So. Also sag mal, du würdest den Kampf gegen Rasur... Naja, meinetwegen, wir schreiben das jetzt irgendwie bloß... Und gegen Beziehungslangeweile, auf jeden Fall. Und Beziehungslangeweile? Ja, so, dass man... Also, weißt du, was ich meine? Wenn man sich irgendwie kennenlernt, dann flattert alles noch schick und alles wird schön. Genau, total, ja. Flugzeuge im Bauch, Schmetterlinge im Bauch, wa? Schluss machen. Mhm. Was? Na, Baller, was ist los hier? Wenn es nicht mehr geht, Schluss machen. Ach, na, das bringt ja auch nicht so richtig weit, oder? Echt? Sag mal, da redet der Blinde von Farben, oder? Ja, nee, der wahnsinnige... Baller. Lass mir. Sag mal, hast du denn überhaupt eine Freundin? Zurzeit nicht, ne. Naja, und die letzte hat... Die hat aber Schluss gemacht, oder? Ja, ja. Naja, ist ja, siehste. Und dann aber echt ein kluger Ratschlag von dir. Ein kluger Ratschlag. Schluss machen. Da hast du doch gejammert und bist im Quadrat gesprungen und hast dein Nutella-Pausenbrot nicht mehr gegessen, oder? Aus Verzweiflung und Deprimiertheit. Ja. Naja, siehste. Aber sitzt da und sagt, Schluss machen. Ist doch eine Katastrophe. Wichtigeres als über Rasier. Nee, stimmt nicht. Klingen zu reden. Nicht Rasierklingeln, sondern Rasierbrand. Ja, genau, Brand. Ja, das kriegst du später, Baller. Mensch, Meier! Jetzt, kann doch sein, aber Baller, das reicht nicht aus zu sagen, es gibt wichtigere Dinge als die Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Verstehst du? Dann sag doch einfach ja nicht und sag, ich kämpfe. Also, ich habe auf jeden Fall was gegen Körperzerfall. Dagegen sollte man auch. Oh, jetzt hör aber auf, ey. Jetzt bist du ja bei Zellulite, Orangenhaut und Dings. Mensch, du bist irgendwie... Unsere Maus von der Kosmetikindustrie hat angerufen und nimmt den Kampf auf. Echt aufgefallen. Im Frühling werden die Frauen schöner und die Männer werden irgendwie nur buckliger. So, und das finde ich, also... Ich habe im Grunde überhaupt gar keine Lust mehr, mich mit dir zu unterhalten. Sag mal, wir waren hier eben bei, und weil der Mensch ein Mensch ist. Ja. Ja, und dann kommst du mir mit Orangenhaut. Das ist dekadent, aber wirklich, hast du mit aber recht. Orangenhaut, guck mal. Ja, genau. Mit Orangenhaut komme ich dir nicht. Ich komme eher echt wirklich mit dem anderen nicht schlecht, weil die haben nicht unbedingt Orangenhaut, die haben wirklich eher Buckel. Ja, wo denn? Buckel? Wo? Ja, wo denn? Wenn denn am Frauenbuckel. Vorne zwei. Genau. Und jetzt werden die Männer jetzt hier noch irgendwie angemacht wegen Buckel. Haben die doch überhaupt gar nicht. Na doch, echt die meisten. Man sag mal, das Gespräch kommt hier wieder total aus dem... Übrigens haben Frauen nicht nur vorne zwei Buckel, sondern hinten auch. Meist. Aber tiefer, oder? Oder was meinst du? Ja, sicherlich tiefer. Ja, also sicherlich tiefer. Darüber wollte ich jetzt aber nicht reden. Okay, erzähl mal. Nee, ich erzähl überhaupt ja nichts. Ich spiele jetzt, glaube ich, gleich mal wieder eine laute Musik. Außerdem ist der Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter will auch gespielt sein. Und der Zusammenschnitt der letzten Sendung will auch gespielt sein. Kinder, ich stehe hier derart unter kapitalistischem Zeitstress, dass ihr macht ihr euch überhaupt keinen Begriff davon. Spiel mir das Lied von der Glocke. Eine Glocke? Schiller? Ja. Und? Kommt? Oh. Fest die Mauer in der Erden! Ja! Ah! Ja. Nee! Läuft nicht! So geht es nicht, genau. Hat aber, kommt es nun von Schiller oder nicht? Klar kommt schon Schiller. Okay. Gut, alles klar. Mann. Okay, das hat nicht ganz so lange gedauert wie die erste Zeile. Darf ich auch mal fragen? Aus Leben gebrannt. Ja, natürlich. Cool. Was? Hä? Mich anpisst. Ach so, ja, genau, sag mal. Ich komme aus Mecklenburg. Hört man! Ja. Das ist aber gut. Da kommt immer alle 200 Jahre später an, wa? Ja, wie Bismarck sagte, ne? Wenn die Welt untergeht, dann sollte man... Genau, zieht er dahin, geht 100 Jahre später unter. Ja, was mich anpisst... Naja, das kam ein bisschen früher. Okay, erzähl mal. Dann, was mich anpisst, sind die Leute an der Tankstelle bei uns, ne? Oh nein, Kinder! Jetzt seid ihr mit den Defekten der Dienstleistungsgesellschaft beschäftigt. Nein, es geht nicht um die Leute, die da arbeiten, sondern... Die da rumsitzen und Bier trinken und sich Glatzen schneiden in Mecklenburg. Nein, noch schlimmer. Die Typen, die mit ihren aufgetunten Autos da rumstehen... Ja, das sind doch die gleichen! Die als denken... Kreuzberg nennt man die irgendwie... Mann, ihr riecht euch immer über andere Leute oder über irgendwie Rasiermittel auf? Nee, jetzt sind wir gleich wieder bei PlayStation Pro 7! Fuck off! Ja, sag doch! Ich hab kein PlayStation Pro 7, das ist ein Kackfilm! Ich auch nicht! Siehste, aber ja, aber über arme Tankstellenproletariat sich aufregen. Nee, die haben da richtig Knie. Das ist vielleicht die Zukunft. Proletarier-Kuttner, die sind doch arbeitslos mittlerweile. Wer? Wenn sie Proletarier werden, die dann. Na, sag ich ja. Stimmt, sag doch, das ist doch das Problem. Sie ja nicht so lange. Ach, ihr versteht mich nicht. Das ist das Elend. Natürlich wissen wir, was du meinst. Du weißt nicht, was wir meinen. Es geht ja auch wahrscheinlich eher um den Umgang. So, ja, was denn? Willst du jetzt, Baller, was willst du machen? Willst du die Polizei rufen und willst du die irgendwie 10 Kilometer vor der Stadtgrenze absetzen? Machen sie doch schon. Das ist doch wichtig, dass man die sieht, dass man weiß, was los ist. Die sind doch da, dann sollen die auch rauskommen. Dann sollen die auch da sein. Ja, lass mich doch mal vertellen hier. Was soll ich? Na, vertellen, hat er gesagt. Tell me. Was heißt denn das? Ja, das sind immer... Das sind immer die Idioten, die haben alle dicke Autos, haben gerade mal 2 Monate Flappen und denken, die haben schon 100.000 Kilometer runter. Und darunter leidest du? Da kann man doch wegkicken, das ist doch kein Problem. Ja, aber wenn, Soll nach seiner Fasson glücklich oder unglücklich werden. Ja, wenn er drauf, wenn die irgendwelche Leute nachher schon auf dem Gewissen haben, ist nicht mehr lustig. Naja, das haben ja nur die wenigsten, oder? Naja. Und wenn, dann kommen sie in den Knast und dann siehst du sie nur nicht mehr. Da sind sie dann immer noch. Wo ich echt ein bisschen Plan habe, ist Nordwest-Mecklenburg und die kommen auf jeden Fall nicht in den Knast und machen immer noch fleißig weiter. Nordwest-Mecklenburg? Nordwest-Mecklenburg, irgendwie so Wismar die Ecke, Wismar-Schwerin. Ah, da komme ich her. Da sind die auf jeden Fall heftig unterwegs, die Leute an der Tankstelle. Siehst du, genau, da kommt er her. Das sind die ganzen Techno-Freaks da. Mann, Kinder. Was ist denn? Na, wir kommen hier nicht weiter. Okay. Ja, dann erzähl mal was. Nee, ich bin doch hier nicht zum Erzählen da, ich bin zum qualifizierten Fragen da. Okay. Ihr sollt erzählen. Und wo landen wir? Bei Rasierbrand und an der Tankstelle. Ja, die Idee ist gut. Ich spiele hier Kampflieder auf höchstem Bewusstseinsniveau. Ja, und ihr zieht es wieder mit der Trägheit, die offensichtlich nur jungen Menschen eigen ist, total runter. Tokotronik. Nee, jetzt kommt nicht Tokotronik. Los, komm. Oder? Nein, jetzt warten. Hat er Land an der Tankstelle? Von Tokotronik? Jetzt halt doch mal die Klappe. Wie bitte? Ist das nur ein Vaterland an der Tankstelle oder nicht? Das ist ein Vaterland. Ja, wa? So sieht es aus. Da muss man sich irgendwie zu bekennen. Das stimmt allerdings. Muss man sich nicht vormachen. So ein paar Länder habe ich jetzt auch schon kennengelernt und ich glaube, Deutschland ist schon das Land, wo ich irgendwie am meisten Chancen habe. Andererseits muss man aber sagen, andere Länder sind so viel anders auch nicht. Im Urlaub sind sie anders, aber wir leben ja hier nicht im Urlaub. Andere Länder schon irgendwie stressiger anders, wenn man so, im Urlaub da ist, ja, finde ich schon auf jeden Fall. Wenn du als Ausländer da hinkommst, auf jeden Fall, ist es stressiger für dich. Keine Frage. Ach stimmt, oder? Man kommt ja selten in fremde Länder, in denen man nicht Ausländer ist, oder? Ja, irgendwie auch, ne? Genau. Insofern, mach ich meinen nächsten Urwald im Schwarzwald. Urlaub. Genau. Kinder, ich danke euch für euren Anruf. Ja, ich auch. Also ja. Nur ganz zurückhaltend, aber trotzdem, ich danke euch. Tschüss! So lange Haare. Hören Sie das Signal für Katastrophenalarm. In Abständen von 10 Sekunden ertönen Dauertöne von je 30 Sekunden. Dauer des Signals 3 Minuten.

Viertes, hören Sie das Signal für Atom- und Luftalarm. Es sind auf- und abschwellende Töne. Uns fehlt nicht der Mut. Uns fehlt nicht die Kraft. Uns fehlt nicht die Mut. Was wir wollen, können wir erreichen. Wenn wir wollen, stehen alle wieder still. Wir haben keine Angst zu kämpfen. Denn die Freiheit ist unser Ziel. Alles, was uns fehlt, ist die Solidarität. Alles, was uns fehlt. Kommenden Donnerstag ist wieder Donnerstag. Frage Nummer 1. Wie heißt die neue Band von Fritz-Moderator Martin Petersdorf? Keine Ahnung. Wie viel Gramm enthält ein handelsübliches Päckchen Backhefe? Nicht, das ist eine Fangfrage. Unter welchem Namen ist die Popsängerin Alicia Moore besser bekannt? Das ist unglaublich. Das ist auf jeden Fall ein Mann. Welcher bewaffnete Konflikt wurde durch den Vertrag von Panmunjom beendet? Also, das ist echt so eine blöde Frage. Welcher Nationalität war der Komponist Edward Grieg? Da gehen wir direkt in die nächste Runde, oder? Das Fritz-Kneipen-Quiz mit Tommy Walsh. Ganz klar. Jede Woche Donnerstag woanders. Kommenden Donnerstag im Zelig in Cottbus. Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz von RBB. 23.33 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Und zwar mit Grischa Sedelke. Bundesarbeitsminister Müntefering hat die geplante Neuregelung des Kündigungsschutzes gestoppt. Das schreibt er in einem Beitrag für die Zeitung Handelsblatt. Im Koalitionsvertrag war festgelegt, dass künftig anstelle der gesetzlichen Probezeit von 6 Monaten eine Wartezeit von bis zu 2 Jahren vereinbart werden kann. In Frankreich hat es heute die größten Demonstrationen und Streiks seit Jahrzehnten gegeben. Damit haben französische Gewerkschaften und Studenten ihren Protest gegen die Arbeitsmarktreform verstärkt. Ministerpräsident Villepin lehnte es aber weiterhin ab, das Gesetz zu ändern. Der Protest richtet sich gegen die Abschaffung des Kündigungsschutzes für Berufsanfänger. Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich eine schwache Beteiligung ab. Im Laufe des Tages gaben weniger Wähler ihre Stimmen ab als bei früheren Urnengängen. Nach letzten Umfragen kann die vom amtierenden Ministerpräsident Olmert geführte Kadima-Partei mit einem Sieg rechnen. In Deutschland kann morgen Mittag eine Teil-Sonnenfinsternis beobachtet werden. Dann verdunkelt der Mond die Sonne zur Hälfte. Bei gutem Wetter ist das Himmelsschauspiel zwischen 12 Uhr und 14 Uhr zu sehen. Augenärzte warnen vor schweren Augenschäden, wenn man ohne spezielle Finsternisbrille in die Sonne schaut. Wetter. Nachts wechselnd bewölkt und kaum Schauer, teils auch aufklarend. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 2 Grad. Morgen dann wechselnd bewölkt und zeitweise Regen bei maximal 9 bis 12 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, wir haben keine aktuellen Meldungen für euch und wünschen gute Fahrt. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon. Zwischen 12 und 14 Uhr halbe Sonnenfinsternis? Da schlaf ich doch noch. Nein, Quatsch, Kinder, aber finde ich, das wirkt irgendwie bohemianhaft, wenn man das sagt. Oder? Da schlaf ich doch noch. Als Viertes hören Sie das Signal für Atom- und Luftalarm. Es sind auf- und abschwellende Töne im 5-Sekunden-Rhythmus. Dauer des Signals 3 Minuten. Dieses Signal wird ausgelöst, wenn die Gefahr eines gegnerischen Luftangriffs besteht. Die Schutzräume sind schnellstens aufzusuchen. Vorher sind folgende Handlungen durchzuführen. Nachbarn bzw. Kollegen verständigen. Kinder, jetzt hört hin. Fenster und Türen schließen. Elektrische Geräte und Anlagen abschalten. Radio aber anlassen lieber. Schieber und Hähne der Versorgungsleitungen, Gas, Wasser und so weiter schließen. Hm. Persönliche Schutzmittel, Handgepäck und Lebensmittelvorräte mitnehmen. Im Schutzraum sind die Weisungen des Schutzraumbeauftragten diszipliniert zu befolgen. So, ich bin hier der Schutzraumbeauftragte. Ich sage euch gleich, was los ist. Yeah! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder. Thema der Sendung heute ist hier quasi über die Musik definiert. Heute werden Kampflieder gespielt. Insofern würde ich gerne von euch wissen, was euch so wütend macht, dass ihr denkt, da müsste der Kampf aufgenommen werden, oder wie mit Tokotronic, um mit Tokotronic zu sprechen, das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Wer dazu einen Beitrag hat, soll gerne hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Anzumerken wäre weiterhin, dass um Mitternacht, also in 20 Minuten, kleine Kartenverlosung hier stattfindet für Was tun? Lovely Lenin, den Geist der Stagnation beerdigen. Eine Show, die am 8. April, Samstag, 8. April, 20 Uhr, in der Volksbühne stattfindet. Mit Icke, mit ein paar Leuten noch, mit Musik, Performance, Krach, Quatsch, Theater, Film, hinterher Eastblock, Disco und Film und Houseband spielt Arbeiterlieder und all so ein Kram, also so ein rundum glücklich Paket quasi. 8. April, Volksbühne, Was tun? Lovely Lenin. Dazu werden ab Punkt 0 Uhr ein paar Karten verlost. Da muss man dann hier anrufen und sagen, wie Wladimir Iljitsch Lenin mit, wenn man das überhaupt sagen kann, bürgerlichem Namen hieß. Das ist nicht allzu schwer rauszukommen, rauszukriegen. Wer da eine Freikarte haben will, sollte sich dieser Mühe schon unterziehen. Ansonsten kann man sich noch beim halbautomatischen Anrufbeantworter einfach so anrufen, wenn man hier nicht zu Wort kommt. Weil hier offensichtlich 0331 für Potsdam 731 39. Jede Menge Kampfeswilja zu Gange sind, sodass ich mir jetzt immer denke, hier euch gleich im Doppelpack zu behandeln. Hallo, wer bist denn du? Warte mal gleich, wer bist du? Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo hier. Ja, wer bist denn du? Ja, Martin. Martin, so. Annegret, Martin und Annegret. Ja, hallo. Ja. Was macht der Rasierbrand, Annegret? Ja, nein, war jetzt nur, weil ich vorhin ich so... Ich hab keinen Rasierapparat. Jutsch. Was macht denn dein Rasierapparat? Hast du noch einen aus der DDR? Nee. Nee, oh. Nee. Schade, hast du nicht aufbewahrt? Das war mit wie so vielen DDR-Dingern, sah irgendwie ganz gut aus. Also wäre auch praktisch gewesen, wenn man nicht keinen Bart hätte, dann war das ein, also wenn man keinen Bart hat, dann war das ein Rasierapparat, der funktioniert hätte. Verstehst du? Ja. Das Problem, man muss sich entscheiden, wenn man jemand, der einen Bart, für den war irgendwie nicht so geeignet. Aber sah super gut aus. Bebo Share hießen die, glaube ich. Ja, hast du dir kein Rauschebart stehen lassen? Nee, bin ich. Wäre doch praktisch bin gewesen. Ich Fidel Castro, wieso denn? Aber dann. Na wieso, wenn er sowieso nicht gut aus Ehrfurcht vor dem Rasierapparat. Also, wenn er nicht gut rasiert hat, dann ja. hättest du dir doch einfach ein. Ja, aber sieht doch so scheiße aus, lassen. Bleibt immer das Essen drinne hängen. Vom Rauchen werden dann die oberen Barthaare so nikotingelb. Aha. Lernt man ja überhaupt keine Frauen mehr kennen, praktisch. Mhm. Oder? Na, wann hast du das letzte Mal den Vollbart geküsst? Jetzt sag mal ehrlich. Ist nicht lange her. Wieso, wann denn? Und wer war denn? Oh, das wird jetzt sehr privat. Na und? Mach doch nichts. Du bist auch privat geworden. Mann? Ja, ich hab nicht gefragt, welchen Geschlechtes er war, sondern wer er war. So, und jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wer rennt denn heute noch mit Vollbart rum? Castro! Ich war noch nie auf Kuba. Vielleicht war der hier heimlich? Nee. Oh, nee. Na, warte. Nee, wir sehen doch nicht. Wohin? Nach Marzahn? Ja. Na, warum nicht? Ach, in Marzahn, da läuft noch, Martin. Ja. Leidest du auch so unter Bartwuchs? Manchmal, ja. Ja, doch, wenn man nicht. Sag mal, also manchmal. Ihr könnt immer nur, sage ich jetzt mal, ja auch, so ungefähr, natürlich, lass uns einen Kompromiss eingehen. Man leidet hinter Bartwuchs oder nicht? Das ist dann doch entweder oder. Also ich leide nicht. Aber man kann ja nicht, ja, du alle 12 Wochen wächst mir da plötzlich wie aus dem Nichts ein Bart. So ist es doch nicht. Also entweder hat man, und dann wächst der Tag für Tag, Stunde für Stunde, Woche für Woche, oder man hat eher keinen Bart und dann hat man auch keine Probleme und braucht keinen Rasierapparat. Dann muss man nicht darunter leiden, oder? Naja, es gibt ja so einen Begriff von Leiden und so einen Begriff von Leiden. Der eine Begriff von Leiden heißt irgendwie wirklich Leid erfahren und der andere heißt einfach sich dem ausgeliefert sehen. Ja. Ja, na gut. Ich sag trotzdem nein. Nein. Na, das ist doch eine Antwort. Also jetzt war das trotzdem falsch. Ich, wenn dann jetzt zusammen ist, ich sage trotzdem manchmal, weil du vorhin hast du manchmal gesagt. Ach so. Ja, na, ist jetzt auch egal. Ja. Martin, wie alt bist denn du? Soll ich wirklich sagen? Ja. 22. 22? Mhm. Dann fragen wir die Olle jetzt auch, oder? Oh, oh, oh. Annegret? Ja. Wie alt bist denn du? 40? Ja. Na, siehst du. Ach so, na, das erklärt jetzt den Vollbart, den Küstenvollbart, oder? Ja, kann schon sein, ja. Ich weiß es auch nicht. Mann, Annegret, kannst du nicht sagen? Hast du noch nie einen Vollbart gehabt? Ja, da war ich aber auch so jung, dass ich dachte, ich sehe älter aus. Mhm. Wolltest du älter aussehen? Mit voll, naja, wie Mädchen doch auch. Dann fangen die an, sich zu schminken, oder? Ja gut, der Vollbart war dann deine Schminke. Ja, der Vollbart war mein Lidstrich, mein, so, genau. Der ist aber ziemlich tief gerutscht, dann der Lidstrich. Ist ziemlich tief gerutscht. Genau. So, Mädels und Jungs, jetzt meine ganz klare Frage, worunter leidet ihr so oder was frustriert euch dermaßen, dass ihr denkt, da muss der Kampf aufgenommen werden? Unter der Bürokratie. Bürokratie, echt? Ja, das ist eine, meiner Meinung nach artet das teilweise aus in Selbstbeschäftigung. Ja, aber ist doch schön. Ämtern. Dann sind die Leute von der Straße weg. Willst du die arbeitslos machen? Na, lieber so, da müssen sie sich mal. Du findest, die sollen arbeitslos sein? Ach nee, ey, na, du bist aber auch. Weil wählst du FDP immer? Nee. Na, aber klingst jetzt so. Also, ich glaube, wenn du dir mal Gedanken machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich FDP wählen, oder? Nee, will ich nicht, aber das ist die. Ist doch schön, sind sie weg von der Straße? Ausgeben. Was denn, als Sozialhilfe oder was? Na, ist ja dasselbe Geld, dieselben Leute. Dann sollen sie doch lieber einen Schreibtisch haben und ein Telefon. Jugendclubs eröffnen oder wieso denn Jugendclubs? Die sterben doch sowieso aus, die werden doch ja nicht gebraucht. Jugendliche gibt's da überhaupt ja keine mehr. Und die Alten, die willst du irgendwie, die sollen krepieren oder was, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Die sollen vor der Extrafiliale sitzen und Büchsenbier trinken. Na, was sollen die jetzt machen, die da Bürokratie machen? Ja, aber was sollen die machen? Die machen jetzt Bürokratie. Ist vielleicht nicht schön. Okay, hast du einen besseren Vorschlag? Ja, dann sollen sie wegen meiner Töpfern irgendwo und alte Krüge verkaufen. Wieso denn Töpfern? Ja, es ist doch viel kreativer als ach, kreativ. Ich finde, ich glaube, gerade der Bürokrat, der ist total kreativ. Töpfern man die doch alle. Dann hast du da irgendwie die Matsch-Eierpampe da auf der Drehscheibe und dann drückst du da die Faust drin und dann kommt irgend so was Ungelenket raus und dann sollen sie dir erzählen, es ist eine Zuckerdose. Dabei sieht's aus wie ein Mülleimer aus Ton. Ist doch Quatsch. Du würdest die entlassen? Naja, ich würde die umsetzen. Nicht entlassen. Ich finde ja Bürokratie eher gut und wichtig. Wieso findest du die wichtig und gut? Na, weil dahinter wenigstens erstmal die Gedanke steht, dass man dass jeder ein anderer ist. Das Problem ist ja nur, wenn jeder anders ist und man jetzt die Gerechtigkeit herstellen will, kann man entweder sagen, jeder kümmert sich um sich selber. Da muss sich überhaupt keiner drum kümmern. Wenn du krepierst, krepierst du, wenn nicht, dann nicht. Wenn du jetzt Geld beantragen willst, dann kriegt da jeder 300 Euro. Aber andererseits sagt man doch, aber das ist so eine Frau, die ist ganz alleine, die hat ein Kind, die braucht mehr. Wenn du so eine Unterschiede machst, dann musst du Bürokratie einführen. Dann musst du sagen, kriegt nicht jeder das Gleiche, sondern wir müssen unterscheiden. Ist das ein Alter, ist das ein Junger? Ist er alleinstehend, ist er verheiratet, hat er ein Kind, hat er drei Kinder? Das heißt, du musst jetzt gewissermaßen um so ganz unterschiedliche Situationen, wo Leute dasselbe wollen und du denen gerecht begegnen willst, dafür Regeln erfinden und sagen, ein Alter über 45 hat andere Ansprüche oder kriegt was anderes als ein Junger zwischen 30 und 50 und wieder was anderes als einer zwischen 16 und 20 und wieder was anderes als zwischen 20 und 23. Und jetzt kommt noch dazu, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Jetzt kommt noch dazu, ist er vielleicht sogar behindert? Jetzt kommt noch dazu, hat er Kinder? Hat er Kinder und ist verheiratet oder hat er Kinder, lebt mit jemandem zusammen? Ist es so wie Ehe oder nicht? Hat er zwei oder drei Kinder? Haben sie einen Kindergartenplatz? Ja oder nein? Und schon hast du 1000 verschiedene Möglichkeiten, die du alle unterschiedlich behandeln musst, oder? Ja, aber an Bürokratie denke ich auch an Parteien. Nee, aber warte mal, aber daraus wird... Nee, mach mal, jetzt such dir mal nicht... Nee, such dir mal jetzt nicht... Nee, das sind immer bloß so böse Worte, wo man immer sagt, da sind alle einverstanden. Bürokratie ist scheiße. Parteien sind scheiße. Politiker sind scheiße. Nee, das sage ich ja nicht. Natürlich. Du merkst jetzt gerade, eben hast du noch Bürokratie gesagt, jetzt habe ich dir, ob es stimmt, was ich gesagt habe, weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich dir erklärt, dass es ja irgendwie total verteidigenswert und notwendig ist, Bürokratie. Aber und jetzt, jetzt redest du da ja nicht mehr weiter, sondern sagst jetzt Parteienbürokratie. Fügst dem einen bösen Wort Bürokratie noch ein zweites böses Wort hinzu, weil du denkst, jetzt wird's ganz böse, jetzt muss so ja Kuttner einverstanden sein. Eben warst du noch hier in Bürokratie und wolltest die alle entlassen. Ja, ich will sie auch. Ich will nicht alle entlassen, sondern ich will sie auch nicht entlassen, sondern umsetzen, da wo sie tatsächlich ein bisschen... Naja, aber sag mal, an einer Töpferscheibe werden die, du weißt Gott, nicht gebraucht. Entschuldige, da kann ich nur sagen, da brauche ich überhaupt keinen. Und wer soll das denn machen, entscheiden, ob das jetzt eine alleinstehende Frau zwischen 45 und 55 ist, die drei Kinder hat, von denen aber zwei Erwachsene sind und einer noch in der Ausbildung? Was würdest du denn sagen, wenn die Bürokraten nur dazu da sind, um Gelder zu kürzen? Dann brauchen wir sie auch nicht. Dann nehmen die ja die Gelder weg. Ja, selbst wenn sie die Gelder nicht kürzen, müssen ja, selbst die Kürze, da müssen ja dann wenigstens die Rechte gekürzt werden. Oder würdest du dann eben sagen, naja, wenn schon gekürzt wird, dann soll ja keiner mehr was kriegen, dann können wir die Ohren lassen. Aber es wird doch sowieso nicht gerecht verteilt, das Geld. Das ist meine Meinung. Das wird teilweise nicht gerecht verteilt, das Geld. Ich weiß nicht, welcher Meinung du bist. Eben sagst du noch, wird nicht gerecht verteilt, jetzt sagst du, wird teilweise nicht gerecht verteilt. Ich habe mich verbessert, wird teilweise nicht gerecht verteilt, hat man dann einen. Wo denn, an welchen? Ist aber jetzt noch eine Relativierung. Du sagst als erstes, wird nicht gerecht verteilt. Dann sagst du, einschränkend wird teilweise nicht gerecht verteilt. Warte mal. Und dann sagst du, wird teilweise nicht gerecht verteilt, habe ich den Eindruck. Ja, da habe ich den jetzt, Eindruck. Also, ich kann es ja nicht. Da würde ich mal sagen, ich habe teilweise den Eindruck, dass du überhaupt ja keine Meinung hast. Doch, ich habe eine Meinung, aber ich bin sehr. Na, hast du nur die Meinung, wird... Ja, sind Bürokraten doch aber auch. Genau, du bist jetzt gewissermaßen eine Bürokratin des Denkens und des Sagens, dessen was ist. Ja, ist so. Nicht festlegen, keine Verantwortung übernehmen, nicht mal für das, was man sagt. Ich meine, die übernehmen ja noch Geld für meine Verantwortung für meinetwegen gekürztes Geld. Du müsstest jetzt nur Verantwortung übernehmen für das, was du sagst. Dazu bist du aber nicht bereit. Du sagst etwas, dann schränkst du das einmal ein, dann ist es immer noch nicht genug eingeschränkt, dann wird es gleich nochmal eingeschränkt. Ja. Und jetzt sagst du als vierte Einschränkung, das ist meine Meinung. Sicherlich wird es immer Leute geben, die irgendwas steuern müssen. Ich finde total wichtig, Bürokratie ist total wichtig. Aber nicht so, wie es. Natürlich, ich möchte nicht behandelt werden als jemand, der 50.000 Euro im Monat verdient. Ich finde, das sollen jemand, der 50.000 Euro verdient, soll im Ernstfall in der Gesundheitsbehörde, im Arbeitsamt, im Dings da anders behandelt werden als einer, der nicht 50.000 Euro verdient. Jemand, der 50.000 Euro verdient, da kann man sagen, kümmere dich selbst. Mhm. Und zu jemand anders, der alleine ist und zwei Kinder hat, muss man sich anders verhalten. Und dafür musst du Regeln nehmen. Findest du nicht? Weiß nicht, ob man so Unterschiede machen soll. Nee? Findest du nicht, dass man zwischen einer alleinstehenden Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit drei Kindern, dass man die anders behandeln muss als jemand, der in Frankfurt am Main in einem Bankenhochhaus in einer 40. Etage sitzt, wo unten der Chauffeur wartet, um ihn dann in seine Villa zu fahren? Wie er überhaupt dahin gekommen ist, ob solche Leute überhaupt. Jetzt weichst du nur aus. Die Frage war irgendwie, ob solange es so ist. Ja, klar, ob es das überhaupt geben muss, ob es überhaupt den Unterschied zwischen Mann und Frau geben muss, weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir ihn, oder? Naja. Und dann würde ich sagen, Männer sollen ruhig anders behandelt werden als Frauen. Und zwar sollen Männer, Frauen die Tür aufgemacht bekommen und Männer sollen die Tür immer in die Fresse geschlagen bekommen, wenn sie nicht schnell genug durch sind. Doch. Nee, teilweise nicht, sage ich jetzt einfach mal, glaube ich, denke ich mir, ist meine Meinung, würde ich jetzt mal so sagen. Nein. Wo ist denn der junge Mann? Wo ist denn Matthias? Nee, Martin. Der ist schon weg. Ja, ich höre gespannt zu. Nee, ich Martin, will, Martin. Die Chemie kaputt machen. So, Martin, du bist jetzt der Schiedsrichter hier. Ja. Mehr Bürokratie oder weniger? Schwierig, auch, oder? Scheiße, schon, wenn man sich erstmal Gedanken macht. Optimal, so, ja. Also mehr muss nicht sein, aber man braucht ja irgendwie. Es geht ja nun auch nicht ohne. Wie gesagt, hast du ja wunderbar erklärt. Was macht dich denn, warum bist du denn so frustriert, oder was frustriert dich so, dass du denkst, da muss der Kampf mal aufgenommen werden? Ich habe ja lange drüber nachgedacht und mir ist absolut nichts eingefallen. Gerade wo du allen verboten hast, irgendwelche Leute scheiße zu finden. Und wie soll sowas funktionieren, wenn man das nicht auf irgendwen schieben kann? Weil letzten Endes resultieren ja alle Missstände, werden ja irgendwie durch bestimmte Personengruppen oder was weiß ich hervorgerufen. Da muss man doch dann irgendwie eine Scheiße finden. Irgendwer muss ja der Auslöser dafür sein. Aber wen würdest du jetzt scheiße finden? Wer wäre denn, sagen wir mal, so ein Feind? Na, mir ist ja aber keiner eingefallen. Also dir ist keiner eingefallen? Nein, ich kann irgendwie nichts wirklich. Und dann hattest du ja auch noch gesagt, dass wir uns da selbst erstmal betrachten sollen und gucken, ob wir da wirklich anders sind. Und in dem Zusammenhang funktioniert das Ganze ja dann überhaupt nicht. Nee, das heißt ja nicht, dass man, wenn man sich selbst merkt, dass man doof ist, dass man nicht auch gleichzeitig immer noch merken kann, dass es andere gibt, die wirklich auch total doof sind. Ja, und dann hast du gesagt, wir dürfen nicht die anderen doof finden. Ich hab nicht gesagt, dürfen nicht. Ich bin ja hier kein Lehrer. Jeder darf. Aber ich finde nur, wenn er darf und wenn er, ich finde immer sofort, was man von anderen denkt, sollte man immer überprüfen, ob man das nicht von sich selber denken könnte. Und ob das nicht andere von einem sowieso auch denken. Ja. Das ist so was, wisst ihr, das ist immer die Überlegung, jeder denkt doch erst anders als die anderen. Das kenne ich irgendwie quasi, du sitzt aus dem Theater und jetzt steht vor dir das Publikum und du sagst, alle die anders sind als die anderen, sollen mal aufstehen. Und dann stehen alle. Und dann fragst du, wo sind denn jetzt die anders sind? Verstehst du, was ich meine? Jeder, der anders ist, soll sich mal melden. Und dann melden sich alle. Und in dem Moment sind sie genau quasi alle gleich. Und das ist aber auch nicht schlimm. Genau. Aber die Illusion zu haben, dass man so besonders anders ist, die verjährt einem dann vielleicht. Ich weiß nicht, ob die auf der Bühne wären ja dann eventuell anders, oder? Die tun nur so, als ob sie anders sind. Genau. Das macht ja wahrscheinlich aus. Dann. Das reicht ja meistens. Ja, aber die Klügeren unter denen wissen, dass sie zwar auf der Bühne stehen, aber nicht anders sind. Genau. Und ja, dass sie eher häufiger unten sitzen, als sie oben stehen. Und die Doofen, die oben stehen, die denken, sie sind total anders, sie müssen da stehen. Aber das sind dann natürlich die ganz schrecklichen Gestalten. Wenn man sich nun jetzt aber irgendeinen Missstand, den man extrem scheiße und verachtenswürdig findet, raussucht, stehen da ja zwangsläufig irgendwelche Menschen dahinter. Und ja, man gibt ja auch eine bestimmte Verantwortung, die Menschen übernehmen. Da, die kann man auch irgendwie einklagen oder darüber kann man ja auch reden. Genau, dann müsste man die ja dann aber auch wirklich scheiße finden in dem Fall. Ja, aber wen ja die Menschen als jetzt gewissermaßen die, das, was sie da so mitspielen, miterfüllen an, wie sie. Ja, das haben die ja ich weiß, gemacht. Im Grunde ist es doch egal, ob jetzt, sagen wir mal, George Bush ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch ist. Du siehst doch, dass irgendwie so eine Riesenmaschine mit irgendwie Konzernen, mit Rüstungsindustrie, mit Thinktanks am Wirken, die dann dafür sorgt, dass der so schreckliche Politik quasi machen kann. Und da muss man, glaube ich, nicht über dessen Geisteszustand, über den kann man auch reden. Und muss eigentlich fragen, wie kann es denn sein, dass ein Idiot so großen Schaden anrichtet oder an so einer Position ist? Oder jemand, der meinetwegen so egoistisch oder irgendwie sowas ist. Verstehst du? Das ist doch das Problem. Aber das wäre doch dann wieder sicherlich zu allgemein gefasst gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, die Politik von George W. Bush, oder? Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn es sich wirklich so empört.

Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Dass die Karten weg sind, habe ich nicht gesagt, kann sich aber, glaube ich, jeder. Ich sag jetzt einfach mal, die Karten sind weg. Sind sie weg oder sind die nicht weg? Die sind weg. Ja, sind weg. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Den haben wir auch noch vor uns, den halbautomatischen Anrufbeantworter, wenn wir uns gleich anhören. Hallo, wie bist denn du? Ich bin Frauenarzt. Weiter hier, oder? Hallo, wer ist denn da? Ja, hi Kuttner, hier ist Emma. Grüß Hallo dich. Emma. Schönen Dank für deine Karte. Achso, da habe ich ja nichts mit zu tun. Hast du dir offensichtlich selber verdient. Ja, habe ich. Ich habe nachgeguckt, Wladimir Ulyanov. Genau. Jetzt habe ich was gelernt. Siehste, ist doch schön, wieder was gelernt, oder? Du kämpfst dafür, dass wir was lernen, wir zuhören, ne? Genau. Das ist echt großartig. Du machst eine großartige Arbeit. Genau. Meine ist ganz klein, meine Arbeit, was das angeht. Wieso? Aber, was arbeitest du? Aber, naja, ich kämpfe halt dafür, dass ich möglichst freundlich bin zu allen Menschen, auch wenn sie mir vielleicht optisch nicht gefallen oder... Gut, manche sehe ich und da fängt es mich an zu gruseln und ich weiß, ich habe wirklich ganz schlimme Fantasien, ja, und so, ne, weil ich mir vorstelle, wozu die alles in der Lage sein können oder könnten, ne, und ich versuche trotzdem, trotz alledem kämpfe ich dann dafür, für mich und für diese Menschen, vielleicht ist ja diese Fantasie falsch, ne, könnte ja sein, und dann kämpfe ich dafür trotzdem freundlich zu sein und gute Gedanken zu haben, sowas in der Art. Denkst du, dass man heutzutage noch politisch kämpfen kann? Sollte man. Ich habe leider nicht die Kraft dafür. Das ist jetzt keine Ausrede, das ist einfach wirklich so. Meine Biochemie ist jetzt nicht mal ernst, aber jetzt mal ganz grundsätzlich, da würde ich doch sagen, der Kampf, freundlich zu sein, ist doch viel anstrengender als politisch zu kämpfen. Oh, das ist schön, dass ich meine, das ist eher die Gefahr, aber... Das ist schön, dass du das sagst. Naja, das macht das führt zu so einer bestimmten Nachlässigkeit im Politischen, aber... Ja, auf jeden Fall. Ich wollte bloß andererseits deine Ausrede, dass du die Kraft nicht hast, gelten lassen. Das ist keine Ausrede, das ist medizinisch bedingt. Das ist wirklich so. Mhm. Mhm. Wieso, dein Arzt hat dir jede Form des politischen Kampfes untersagt, oder wie? Ja, das ist Erschöpfung und so ein Kram. Aber deswegen sag ich ja, das andere ist doch viel anstrengender. Also das würde ich nie, ich könnte mir vorstellen, mich politisch zu engagieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, den ganzen Tag freundlich zu sein. Ist mir noch vielleicht... Also aus Kraftgründen, aus Erschöpfungsaspekten. Vielleicht bin ich deswegen so erschöpft. Genau, deswegen. Solltest du dich vielleicht lieber politisch engagieren. Ja. Das ist einfacher, glaub mir. Also bei dir kann ich echt immer was lernen. Siehst du? Okay. Jetzt weiß ich auch nicht weiter, aber das ist ja schon politisch irgendwie, ne? Was? Ein bisschen. Im Grunde genommen, ich meine, gesellschaftspolitisch ist das, ne? Natürlich. Und zum Beispiel, wenn ich eine Mutter sehe, die ganz stressig zu ihrem Kind ist, also die ist gerade so wahnsinnig triezt, ne? So, beeil dich mal, und das Kind wird so hinterhergezogen in der U-Bahn, ne? Dann passiert es schon, dass ich dann mal sage, hey Mutti, keep cool, ne? Deine Kleine ist, die kann nicht so schnell laufen. Ganz grundsätzlich, ne? Dürfte man eine Mutter schlagen, die ihr Kind schlägt? Naja, also mir ist, wurde ist schon eine interessante Frage, oder? Ja, mir wurde schon deswegen, also ich habe sie nicht geschlagen, die Mutti, aber ich habe halt gesagt, hey, komm, ne? Und kommt ja auch selten vor, dass Mutti sie schlagen werden. Ja, genau. Und dann hat sie mir da die Schlägschläge angedroht. Ach echt? Ja, klar. Kick mal ihn an. Hey, halt's Maul, ne? Hey, und du immer freundlich wie immer, oder? Genau, freundlich wie immer. Ja, super. Ja, genau. Mein lieber Scholli. Ich sag dir, dort einmal in der U-Bahn erlebt man ja so einiges. Ne? Und ist aber schon ein paar Jahre her, ne? Da war ich noch jünger und so. Und halt auch mutiger, ne? Da wurden zwei Punks mal verprügelt von einem anderen besoffenen Prolltypen sozusagen, ne? Ja. Also kann man sich jetzt so vorstellen, was ich meine für jemanden, ne? Und der beschimpft die beiden Punks das war ein Riesenkerl, ne? Und hat die immer so geboxt, ne? Also es war jetzt nicht wirklich richtig dramatisch. Ja. Hat sie halt so bedrängt und geboxt. Und da bin ich hingegangen und war wirklich die Hälfte von dem Typen und hab zu dem gesagt, ey, was lass dir die Punks in Ruhe. Die Punks, die haben überhaupt nichts gesagt. Ich glaube, die waren voll stoned oder besoffen. Die konnten gar nicht reagieren irgendwie. Die hatten sich voll in der Ecke gedrängt, waren die, ja? Und dann bist du dahin und... Und ich bin dahin und hab laut gebrüllt, ey, lass dir die Punks in Ruhe. Ne? Und der Alte, der war total verblüfft, dass da so eine kleine Tante da ankam. Ne? Ja, so ein kleines Mädchen, bei der Frequenz, die du da eben angeboten hast, da streckt man die Waffen. Ja, nee, und wirklich, du, dann hat er aufgehört, wirklich, und dann ging es noch weiter mit mir. Ich war so sauer, dass der auf die Punks eingeprügelt hatte, ne? Ja. So wütend war ich, ne? Dass ich dann auch noch zu dem Mann gesagt habe, du steigst jetzt die nächste Station aus. Und hat er gemacht? Das hat er gemacht, ohne Scheiß. Klingt ohne Scheiß. Gerade nicht das sehr freundlich, aber gut. Das ist keine Story aus dem Film oder so, sondern Die ist wirklich wahr, die ist wirklich so gewesen. Ich kann es selber kaum glauben und deswegen erzähle ich die auch relativ selten, weil sie unglaubwürdig klingt. Und die beiden Punks, die haben sich dann da hingesetzt, wisst ihr, und haben keinen Ton gesagt. Und dann sagt und haben dich dann angemacht. Nee, die haben schon gekickt, weil die ganze U-Bahn natürlich war. Alles war ruhig und so, alles hat geglotzt, ne? Und ich war so wütend kämpferisch, ja. Ja. Und dann habe ich zu den Punks nur gesagt, ey, danke, könntet aber Oma sagen, ne? So, aber ich glaube, die waren voll tot und dann waren sie, naja, so war das. Emma, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, wir bitten, genau. 8. April. Okay, tschüss. Ciao. Hallo, wer ist denn da? Rotraut. Rotraut? Wow, jetzt hast du mich aber erschreckt. Ja. Ja. Sag mal, du hast ja deine Freisprechanlage an, wa? Nimm mal. Halt. Du sprichst über Freisprechanlage, oder? Ach. Nimm mal, Rotraut, nimm mal schön den Hörer in die Hand. Ja, gut. Mann, das klingt doch derart scheiße. Ja, pass auf, mein Sohn hatte gestern geboren. Na, siehst du, so geht's doch, ja. Hey, geworden. Wie alt? 10. Ja. Schön, wa? Ja, ich krieg mal kaum ein vor Freude. Naja, ich hoffe doch. Und du hast mal alles dran genommen. Ich wollte Jana grüßen, auf jeden Fall. Super, sag mal, das ist hier keine Grußsendung, das ist heute eine Kampfsendung. Ja, ist okay. Rotraut. Ja, nee, was macht dich denn so wütend? Wunderbare Musik gespielt, die hat mich voll dran erinnert. Als du noch jung warst. Warte mal, ich mach mal einen Ton leise. Die hat mich voll dran erinnert. Dass du mal jung warst. Was denn? Nee, was? Woran hat sich erinnert? Ich dachte, das hat dich daran erinnert, dass du mal jung warst. Weil Fabian doch gestorben war, wa? Wer? Mein Vater. Ja. Ja, und Und warten, da kamen dann die ganzen Kommunisten und haben irgendwie rote Schleifen ans Grab gelegt. Oh, weißt du, weil du hast eine Prostische gespielt und die habe ich mir doch gekauft. Wen? Und ich will kein Drama machen. Warte, immer wenn dein Vater stirbt? Gefreut, weil du hast es gespielt aus der CD, die ich gekauft habe, weißt du? Immer wenn dein Vater stirbt, kaufst du dir eine Platte mit russischer Musik? Der ist gestorben letztes Jahr. Na sag doch, da hast du dir eine Platte mit russischer Musik gekauft? Nee, ich hab eine CD gekauft und die haben mal aufgelegt, Mann. Da muss man aber erstmal drauf kommen, halt oder? Halt mal auf, du. Wir haben hier heult, meine Mutter und ich. Die war vorhin da, meine Mutter. Ja, das ist aber auch angebracht, wenn der Vater stirbt. Ja, bei Poljuschka. Ja. Wie? Bei Poljuschka. Wer ist denn Poljuschka? Also mal. Kennst du nicht? Ja, aber ich hab gerade was anderes gespielt. Ja, ich weiß, aber das ist auf der CD drauf. Ah ja, echt? Ja, aber einen lieben Gruß an Jana und an Silvia auch und so. Und ich dachte ja vorhin, Martin wäre Martin, aber ist ja nicht. Und da hat meine Mutter mir auch ausgeredet, verstehst du? Dein Martin! Ach, hör doch auf! Hör doch auf, dann hör du doch auf! Ich hatte am Sonntag Geburtstag, verstehst du? Ja. Wieder, ne? Ja, und du hast zu Hause ganz alleine schön gefeiert in Gedanken an ihn. Nee, ich hab ihm ein Lied vorgesungen. Martin? Ja, am Telefon. Hör doch auf! Doch, hab ich! Echt, hör doch auf! Naja, pass mal auf, aber... Sag deine Mutter auch, hör auf! Sag mal, kannst du mal dem Lütten nachgratulieren oder sowas? Wieso denn? Naja, ich kenne ihn doch ja nicht. Du kennst Christoph nicht mehr? Christoph Siegfried Sebastian Hans Reinhold? Also, ist nicht so, dass ich ihn nicht mehr kenne. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich weiß, dass du einen Sohn hast. Aber kennen tue ich ihn nicht. Nein, ist okay. So, und jetzt gratuliere ich ihm. Nach oder so. Ja, nach. Mhm. Ja. Oh, Mensch. Mensch, was ist denn los, Rotraut? Ach, ich weiß ja auch nicht. Ich bin ja auch Hartz IV, weißt du? Ja. Und bin auch krankgeschrieben und so. Und, ja. Oh. Was hast du denn? Vogelgrippe oder was? Nee. Ach, hör mal das, auf. Na, nee, wir haben Mew, ne? Was? Mew? Mew, weißt du ja? Nee, was ist Mew? Mew ist unsere Katze. Ach so. Ne? Ja. Mhm. Und? Mhm. Und deswegen bist du jetzt krank wegen der Katze? Hast du eine Katzenhaarallergie? Nein, um Gottes Willen, nein. Also, wegen der Psyche, weißt du so. Ja. Naja. Ja. Nicht so dolle, nee, nicht so dolle. Aber weil und was macht man dagegen? Ach, da sagte mir am Sonntag jemand von früheren Kommunistenzusammenhänge, Ich soll mal Traumatherapie anschreiben. Mhm. Sagen die Ex-Kommunisten, sagen ihr Traumatherapie? Ja, ich hoffe, der Herz mein lieber Scholli, da geht's aber auch drunter und drüber in der kommunistischen Weltbewegung, oder? Ja, verstehe ich ohne. Ne? Ja, nee, da muss man ja mal Zug rennen. Tja. Naja, aber du feierst ja Geburtstag. Ja, ich hab da jetzt am 23. Mai. Und wo war das schön beim Burger King Kindergeburtstag? Nein, ich frag da nur. Nein, wir feiern nach am 1. April, stell dir vor, und schnapsimäßig, können April sagen. Ja, super. Und, so, mein lieber Sohn, wir feiern heute deinen Geburtstag. April! Nee, hör doch mal auf. Ja, hör doch mal auf. Auf, ne? Da war jemand Antarktis. Wer? Antarktis, war mein Sohnemann und Mohammed und Jaylan. In der Antarktis? Ja. Der ist ja erst 10. Ja, und? Antarktis? Ja. Was meinst du? Das ist eine Kindertagesstätte oder was meinst du? Sag mal, spinnst du? Das ist ein Film. Ach so, ich dachte jetzt, du meinst den Südpol. Antarktika, sorry me. Ach so, ja, okay. Ja, Antarktika. Warte am Film. Und? Warte am falschen Film? Wie bitte? Warte im falschen Film? Nee. Nein, die gehen am 1. April dahin. Ach so. Ach, das ist ja schön. Habt ihr ja noch ein bisschen Freude vor euch, wa? Ja, wir fallen halt nach, ne? Ja, ist klar. Mhm. Ja, Antarktika. Was ist das für ein Film? Der mit dem Pinguin? Nee. Der mit dem Pinguin, da ist der Pinguin, oder? Wie? Irgendwas mit dem Eis. Ja, wollen wir mal im Interesse des Jungen hoffen, dass es sich um Vanilleeis handelt, oder? Nein. Das ist ja auch wieder die Sache mit dem Kühlschrank da, mit dem. Wisst ihr, wie Eskimos pinkeln? Plink. Gehen die Eiswürfel runter. Naja, ist jetzt egal. Rothaut. Antarktika gefangen im Eis. Wir fangen in einem Schwarzwälder Kirscheisbecher. Rotraut, ich würde mal sagen, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, aber du wolltest doch kampfmäßig hören, wa? Was wollte ich hören? Ja, kampfmäßig. Ja, na sag doch mal. Wir kommen da überhaupt gar nicht dazu. Warte doch mal. Ich weiß ja ohne, ich hab die Kämpfe gar nicht dabei. Warte mal, ich muss mal. Ich kann doch ohne so gut, ja? Ja, ich da auch kaum noch. Also pass auf, die Katze. Kampf, ja? Soll ich, ja? Was denn? Ja, ich geht ja nicht. Na, warten, kämpfen. Ja, gut, also, da fällt mir nur der Biermann ein, oder was? Na, weiß ich auch nicht. Mir doch ja. Weiß ich doch nicht, was dir einfällt. Naja, weiß ich nicht. Bist du das jetzt? Ja, logisch. Na los, sing mal. Ach du Scheiße, ich kann das doch nicht mehr. Natürlich. Ich weiß doch auch nicht. Aber weißt du, wen ich noch kann von... in entfernteren Grade mit mir verwandt. Und Angie. Oder? Hör mal auf hier. Offenes Fenster präsentiert, Spatzen flattern Himmelwerk. Wind bläst, meine Nase friert und Phosphore knattern. Aha, da geht die Sonne unter, rot wie Gold, so muss das sein. Seh ich auf die Straße. Nee, kannst du so gut, ich hab ja auch nicht die Ausbildung. Runter fällt mir mein Bekannter ein. Prompt, wird mir jetzt schwer und fertig, brauch nur, Dingsbums flattern sehen und geht mein Blick dann himmelwärts. Auch die Seele weh, wie schön. Ja, ich meine, ich bin mit uns verwandt, ja. Rotraut, könntest du das nicht mal aufnehmen für mich? Dass du noch mal so... Das ist die Scheiße, ich kann das nicht aufnehmen. Naja, aber vielleicht kann der Martin dir da helfen. Ach der, hör ach so, auf. Genau, ach der, sagt ja deine Mutter schon, ach der. Na, vielleicht findest du jemanden anders, bei dem du das mal aufnehmen kannst, dass du mir das mal herschickst. Ja, so ist das, ne, Familie Hagen. Genau. Rotraut, ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss! Howie. Grüß den Sohnematz! So, Kinder, Band ist halbautomatisch Anrufbeantworter. Das liegt noch hier. Das müssen wir hören. Und die wunderbare Coverversion von Monday, nothing, Tuesday, nothing, Wednesday, Thursday, nothing. Genau, die kommt jetzt hier auf Russisch und dann kommt das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn ihr das jetzt für die nächste Sendung vollsprechen wollt, müsstet ihr dann die Nummer wählen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Manche sind zu viel. Falsch! Was ist denn das jetzt hier? Das sollte doch gar nicht sein, sondern falscher Song genommen. Hier, der Song ist es. Jetzt kommt Monday, nothing. Aber jetzt auf Russisch, nothing. Selber einen Versuch unternehmen wollte, hätte immer noch die Gelegenheit dazu. Das war, glaube ich, der erste, aber es sind noch, der Raum ist damit, glaube ich, noch nicht ganz ausgeschritten. Ach so, tut mir leid. So, ich wollte mal fragen, was denn eigentlich los ist. Warum ist denn da keiner? Warum ist denn das alles automatisch? Und was machst du denn da, lieber Freund? So, ich sage jetzt mal was, was ich total ungern sage und total selten sage, was meine Art eigentlich nicht ist. Aber das muss, glaube ich, an der Stelle mal gesagt werden. Arschloch! Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, ich bin's, Wolle. Sag mal, Kuttner, ich hab jetzt, ich war 14 Tage schon wieder im Krankenhaus. Hab deine Sendung wieder über Kopfhörer hören müssen, ganz heimlich. Weil ich mich in einem Krankenhaus gelegen habe mit 6 Bettzimmern. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, was 6 Betten bedeuten. Und du liegst mit 5 Patienten im Krankenhaus und ich bin ja der 6. Patient. Ich habe gelitten, ich musste immer Kopfhörer aufsetzen und habe deine Sendung heimlich gehört. Und dann hat der eine gesagt, weil ich die Sendung gehört habe, warum ich immer lache, wenn ich Musik höre. Dabei habe ich gar nicht gelacht und habe keine Musik gehört, sondern ich habe euch sprechen gehört. Und zwar ging es doch, ich weiß ja nicht, um Hörerwünsche. Ich konnte nicht anrufen, das Handy hatte ich dabei, wäre mir so teuer gewesen, bei dir einen Musikwunsch zu wünschen. Und dann habe ich Folgendes gemacht, und zwar habe ich so heimlich Tageszeitungen gelesen. Es gibt so 2 aktuelle Meldungen, die mich so total faszinieren. Und zwar ist die erste Meldung von den diese Rüstungsminister Rumsfeld. Rumsfeld, die Deutschen haben mal Rumsfeld, hat gesagt, und der Teig mir aufgeschrieben, Zitat, ich komme auf, dem Nachkriegs-Irak jetzt den Rücken zuzukehren, wäre etwa so, als hätte man das Nazikriegs Nachkriegsdeutschland den Nazis übergeben. Punkt. Und da gibt's so was anderes. Das ist ganz aktuell. Das hat mir auch so fasziniert. Der venezuelische Präsident aus Venezuela. Der hat gesagt, Zitat, ich wiederhole. Sie sind ein Esel. Herr Bush, Sie sind ein Alkoholiker. Mr. Danger. Oder vielmehr, Sie sind ein Trunkenbold. Also das finde ich so, also dieses Zitat finde ich so super. Das ist der Präsident von Venezuela. Okay, ich bin aus dem Krankenhaus wieder raus. Ich darf deine Sendung hören. Die Psychologen haben übrigens festgestellt, dass ich nicht eine Macke habe. Die können mit mir nichts anfangen. Also zum Schluss muss ich Ratten hier fressen. Also bis dann. Schönen Abend und die Gebühren sind bezahlt. Auf Wiedersehen. Ciao. Denke ich an Deutschland in der Nacht. So bin ich um den Schlaf gebracht. So hat ja Heinz Heine schon gesagt. Und das gilt eigentlich auch für heute. Ja, denke ich an Deutschland, denke ich an einen Riesenbeschiss. Wo bleibt denn der Überschuss des Exportweltmeisters? Das Jammere und die Existenzangst. Deutschland sieht schlecht. Ich kann es nicht mehr hören. Es war ja noch nie so schlimm wie heute. Ja, wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich an die Weltmeisterschaft, die politisch gewollt ist, um von anderen Problemen abzulenken. Mann, ich würde voll gerne für die Geschichte-Klausur lernen, die ich morgen schreibe. Stattdessen muss ich in dieser kalten Küche sitzen und mir irgendwelche Skizzen aus den Fingern saugen, weil ich nämlich in Kunst auf auf Ausfall stehe. Und wenn ich in Kunst einen Ausfall kriege, dann werde ich nicht zum Abitur zugelassen. Also kann ich auf die Geschichteklausur eigentlich pfeifen. Verdammt, aber mich. Mann, ich hasse es. Ich hasse Kunst. Ich hasse Skizzen. Ich hasse alles. Ich hasse Häuser malen und ich hasse Gedichte und ich hasse Expressionismus und Georg Heim. Und je weiter diese Scheiße um sich greift, desto mehr hasse ich. Wenn ich jetzt anfange, Bäume zu malen, dann werde ich auch Bäume hassen. Fuck. Fuck. Mann. Oh. Wie soll man denn... Hoppala Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Life is a mystery. Anyone must stand alone. I hear you call my name. And it feels like home. Das war ich, der 80er Jahre und 90er Jahre Coverboy. Music Coverboy. Lenin. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, wurden Türme und Minen. Wurden Elektrizität, Hämmer in den Betrieben. Stehen unauslöschbar, in allen Herzen geschrieben. Stehen unauslöschbar, in allen Herzen geschrieben. Oh. Oh, hallo, hier ist Olli Schulz. Ich probe gerade für den 30.03. Da spiele ich ein Konzert ab 21 Uhr im Knarrclub. Davy Van Bowen, die Stimme von Maritime, ist auch da. Das wird ein Spitzenabend. Kommt doch rum. Ich muss weitermachen. Bis dann. Fritz präsentiert Olli Schulz live. Morgen Abend ab 21 Uhr im Knackclub Berlin-Prenzlauer Berg. Und dann schlägt dein Herz. Und dann schlägt dein Herz. Olli Schulz live und in Farbe. Mit einer großen dicken Empfehlung. Und im Radio Fritz. Vom RBB. 036. Fritz Info. Nachrichten mit Grisha Sedelke. Bei der israelischen Parlamentswahl ist die Kadima-Partei des amtierenden Ministerpräsident Olmert offenbar stärkste politische Kraft geworden. Nach ersten Prognosen kam sie mit 29 der 120 Sitze der Knesset rechnen. Zweitstärkste Kraft wird danach die Arbeiterpartei mit bis zu 22 Sitzen. Der Likud-Block kommt auf 12 Sitze. Die Kadima-Partei war von Ex-Regierungschef Sharon gegründet worden und versteht sich als Partei der Mitte. Mit den großen Demonstrationen seit Jahrzehnten und Streiks in vielen Branchen haben die französischen Gewerkschaften und Studenten ihre Proteste gegen die Arbeitsmarktreform verstärkt. Ministerpräsident Villepin lehnt es jedoch weiterhin ab, das Gesetz zu ändern. Die Gewerkschaften schätzen die Zahl der Demonstranten auf 3 Millionen. Bundesarbeitsminister Müntefering hat Teilen der Unionsparteien vorgeworfen, beim Kündigungsschutz die Koalitionsvereinbarung zu verletzen. Er habe deshalb die geplante Neuregelung des Kündigungsschutzes gestoppt, schrieb der Vizekanzler in einem Beitrag für das Handelsblatt. Ursprünglich war vorgesehen, die Probezeit bei Neueinstellungen von 6 auf 24 Monate auszudehnen. In Deutschland kann heute Mittag eine Teilfinsternis beobachtet werden. Dann verdunkelt der Mond die Sonne zur Hälfte. Bei gutem Wetter ist das Himmelsschauspiel zwischen 12 und 14 Uhr zu sehen. Augenärzte warnen vor schweren Augenschäden, wenn man ohne spezielle Finsternisbrille in die Sonne schaut. Wetter. Nachts wechselnd bewölkt und kaum Schauer, teils auch aufklaren. Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Am Tag dann wechselnd bewölkt und zeitweise Regen bei maximal 9 bis 12 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz A11 Uckermark Richtung Berliner Ring zwischen Finofurt und Dreieck Schwanebeck ist ein Schwertransport unterwegs. Den könnt ihr nicht überholen, also fahrt langsam und vorsichtig. Wir wünschen euch eine gute Fahrt. Und

und sprich bitte ins Mikrofon. Die Kinderfüllezeit ist nicht mehr, aber offensichtlich auch jede Menge Gesprächsbedarf. Das ist ja die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Mann, ich habe ja Lenin noch im Original dabei. Den wollte ich ja oben, aber den lassen wir jetzt im Hintergrund leise laufen, oder? Ja, wenn nicht, müssen wir irgendwie nächste Woche ein bisschen weitermachen. Hallo, wer ist denn da? Hey. Hallo? Hallo? Klingt ja, als ob Lenin selber am Telefon ist. Hallo, wer ist denn da? Die beste Zeit. Bestellen Sie jetzt Weizenmais und Gerste, Roggen, Haferraps, Ihre Felder. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Georg. Georg. Ja, ich wollte... Ja, was wolltest du? Ich wollte auch sagen, du hast ja manchmal in der Sendung gesagt, dass heute die Kampfsendung ist. Genau. Und ja, ich würde mal auch zum Kampf für mehr Eloquenz bei Politikern. Ach echt? Das bringt doch aber nichts. Meinst du nicht? Ja, was hast du denn davon, wenn die gut reden können? Nein, können sie ja nicht mal ausdrücken, was sie vielleicht denken. Kommt ja auch. Ich glaube, die könnten das schon ausdrücken, was sie denken. Wollen sie doch, wenn dann. Also wenn man eloquent ist, dann ist man doch gerade in der Lage, das, was man wirklich denkt, nicht auszudrücken. Meinst du über die... Naja, natürlich, wenn du irgendwie so, hä, bist, dann kannst du gerade mal so das ungefähr sagen, was du denkst. Dann merkt man, der denkt nicht viel, kann nicht viel sagen. Wenn jetzt aber einer viel sagen kann, dann denkt er auch nicht viel, kann aber so tun, als ob er viel gedacht hätte, weil er so toll viel reden kann. Georg, ganz heißes Pflaster, ganz dünnes Eis. Meint selbst dem Spruch nach, was der nüchtern im Kopf hat, hast der besoffen auf der Zunge, oder wie? Ja, so in der Art. Insofern würde ich für besoffene Politiker plädieren. Meinst du? Ja. Georg, aber ich danke dir für deinen Anruf und für deinen Vorschlag, okay? Okay. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hi, hier ist der Tobi aus Dresden. Tobi! Ja, ich habe schon ganz lange angerufen und ich muss in 3 Stunden wieder aufstehen, aber egal. Ah, oh, schrecklich. Ja, ganz schrecklich. Und zwar habe ich mir ein Thema ausgesucht, also ich bin noch Schüler, 18. Ja? Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, und zwar in der Schule, beziehungsweise der Konflikt zwischen Lehrer und Schüler, mich das ja selber persönlich auch betrifft. Wir wissen was, die neue Form des Klassenkampfes zwischen 8B und ihrem Lehrer. Nee, nie ganz. Ja, klingt aber ein bisschen so. Ja, ist so, aber gibt's auch richtig, also ich engagiere mich da auch für Richtung Schulklima-AG. Ja? Weil irgendwie habe ich den Eindruck, dass es irgendwie bergab geht mit dem Verhältnis Schüler-Lehrer. Echt? Ja, auf jeden Fall. Also ey, ich kann dir als Alter sagen, sag ich dir mal. Oh, Entschuldigung. Nee, sag ich dir mal, das war früher auch scheiße. Ja, aber mit dem Mobbing, das ist also bei uns... Es heißt heute nur Mobbing. Früher haben sie noch mit dem Schlüsselbund geworfen. Echt? Ja, ist doch auch super, oder? Ja, das ist ein bisschen mies, bei uns gibt's Kreide, nein, aber ich finde... Das muss irgendwie auch mal thematisiert werden. Die demütigste fand ich mal, dass man irgendwie mir eine Lehre mein Lineal weggenommen hat und um Ruhe zu erzeugen mit dem Lineal, aber blöderweise mit der Kante auf den Tisch geschlagen hat. Ich konnte danach keine gerade Linie mehr ziehen. Oh, die blöde Kuh hätte ihr eigenes Lineal nehmen können. Muss ein neues verlangen, nee, ist schon klar. Naja, kam ich gar nicht mal drauf. Nee, aber weil viele hier mit dem Thema kommen, so weitgreifend auf Politik und so, also ich würde sagen, Politik ist sowieso so ein Thema, also was wir auch gerade haben in der Schule mit Bentham und Mill. Ja. Wie die Gesellschaft sich zusammensetzt, das ist ein bisschen immer weitgreifend, also ich glaube das nicht, dass da... Ich sag dir, die behandeln Politik nur in der Schule deshalb, dass die Leute hinterher kein Interesse mehr an Politik haben. Oh. Genauso wird, wie man Goethe, wenn man den in der Schule gequält gekriegt hat, ist man ja heilt. Will man nie wieder was mit zu tun haben. Das ist leider wahr. Genau, und genau das machen sie mit der Politik auch. Da darf man sich nicht kirre machen lassen. Nur weil ihr das in der Schule behandelt, ist es für mich kein Grund, mich nicht selber damit nach der Schule zu beschäftigen. Ja, ich mach das ja. Ich bin ja sehr, ich gehe auch in AG. Super, du bist vorbildlich und du liest hoffentlich auch Goethe. Ja, Faust haben wir gelesen. Nee, sonst ja, musst du da lesen. Da siehst du, genau deswegen wirst du nie wieder Goethe lesen, oder? Weil du in der Schule lesen musstest. Richtig. Mein lieber Scholli, das ewig Weibliche zieht uns hin an. Ich bin nur hier erst kurze Zeit und komme voller Gegebenheit, einen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Richtig. Genau. Faust. Das war Faust 1. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, also dann tschüss. Schön tschüss. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, ich wollte mal fragen, was ist eigentlich mit HiPod? Wieso ich ohne? Irgendwie, du siehst ja, musst du, schalte mal ein und dann siehst du. Wieso ich ohne, die arbeiten dran. Echt? Ja, was heißt denn echt? Ja, aber bei doch. Naja, ich bin mir nicht so sicher, dass sie dran arbeiten, aber, ja, aber sie das sagen, dass sie dran arbeiten. Ja, außer sie hat ihr das selbst, Mensch. Echt? Ja. Na, ich hab da, okay, ich seh da nicht durch. Ich seh da nicht durch. Ja, frag mal, was leichteres. Na, das so sag ich dir nur. So sieht das aus. Ja, naja, gut, wenn du es selber nicht weißt. Ne? Okay, ich danke dir für den Anruf. Jo, ciao. Tschüss. So, jetzt hier nochmal und jetzt werden hier die letzten nochmal abgefrühstückt. Hallo. Hi, Kutti. Hallo. Arnel hier, ich dachte mir, ich melde mich mal. Bin ja. Ins Sendebiet reingekommen. Ja, super. Ja, ne? Der Mensch, da lebst du also noch. Na, das ist doch schön. Ich hab gehört, da melden sich nur Idioten, da dachte ich mal, ruf mal an. Na, sagst du was nicht? Ja, na, logisch. Ja. Ja. Ich wollte, und ich dachte mir, ich grüße gleich mal Tim, der im Knast. Jetzt aber, nein, zack hier, tut mir leid, aber gegrüßt wird er hier tendenziell in der Sendung eher nicht. Mensch, ja. Pech gehabt. Ja, hallo, wer ist denn da? Ja, die Emma noch mal kurz. Emma. Du, warum hieß denn der Lenin, Lenin und nicht Ulyanov? Also ich meine, warum Lenin? Na, Tarnname. Hat das eine Bedeutung? Na, wie Willy Brandt ja auch Brandt, nicht Brandt hieß. Wegen seiner, nicht, weil er unehrlich war, sondern weil er im antifaschistischen Widerstandskampf war. Ja. Genau. Naja, das so ähnlich war bei Lenin auch. Aha. Kick mal ihn an, ja, oder? Ja, gut. Okay. Okay, tschüss. Künstlername war nicht, Künstler war er nicht. Hallo? Ich bin Braunert. Ja, gut, jetzt machen wir weiter. Hallo? Hallo. Hallo. Ich wollte nur noch Tschüss sagen. Tschüss. Ja, das können wir mal jetzt machen. Jetzt sagen wir mal alle Tschüss hier, oder? Tschüss. Nein, Tschüss sage ich nicht, schon Namt. Namt. Namt Kuttner. Wolle. Yes. Sag mal, ja, du klingst ja heute aber so total nüchtern im Vergleich zum Anrufbeantworter von letzter Woche. Nee, ich bin nüchtern. Ja. Da staunst du, wa? Ja. Sag mal, ist irgendwas Schreckliches vorgefallen? Total groß. Ist dir ein Sixpack runtergefallen oder was? Bitte? Ist dir ein Sixpack runtergefallen? Stehst du jetzt bis zum Knöcheln im Bier? Verdunstet. Ich hab die Plastik gemacht, alles verdunstet. Wolle, wie geht's denn so? Oh, das hab ich bitte mir jetzt, wenn ich mit dir spreche, jetzt mir gut. Ja. Ich jetzt die Ärzte, halten. Jetzt ist ja nur ärztlicherseits festgestellt, dass du nicht verrückt bist. Ja, ja. Also ein bisschen. Aber hätte ich dir auch sagen können. Bitte? Hätte ich dir auch sagen können. Genau. No. Sag mal, weißt du, warum ich böse bin? Weil in Deutschland die Fußball-WM stattfindet. Ach so. Ja, naja, aber wir sind da in der Vorrunde raus, dann ist gut. Ich wollte schon sagen, ich hab Poster von Franz Beckenbauer mir an der Wand geklebt. Ja, du bist aber leichtsinnig. Ich hab gedacht, pervers. Oder? Und schmeißt du immer mit Dartpfeilen danach, oder was? Das haben sie gesagt, ja. Okay, Kunda, ich hab deine Sendung gehört, ja? Gut, Wolle, toll. Ja, jetzt ruft mal bitte jeder mal an, der die Sendung gehört hat, damit ich auch kontrollieren kann und durchzählen. Wolle, vielen Dank für deinen Anruf. Danke, tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, die Sendung zur Hälfte nur gehört. Was? Ich hab die Sendung nur zur Hälfte gehört. Ach so, okay. Und hast du für die andere Hälfte einen Entschuldigungszettel? Ja, Karaoke-Party, ja. Ja, na, dann schick die mal her, soll Mutti unterschreiben und dann ist sie gut, okay? Okay. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hallo, ich habe diese... Das finde ich eigentlich ein ernstes Ende. Hallo, ich habe die Sendung gehört. Ja, hallo, ich habe auch die Sendung gesehen. War toll gewesen. Gehört, nicht gesehen. Ist Radio. Du hast wieder ProSieben gekickt wahrscheinlich, oder? Nee, ich guck den ProSieben. Ja, sagen sie alle. Nee, ich habe deine Tochter gesehen im Fernsehen. Na, was er gemacht. Ja, super. Und? Da hab ich doch nichts davon. Dann sagt der das. Sagt der das? Willst du mich hier dissen, fertig machen, nein, mobben, nein, demütigen? Nein, wollen wir nicht. Wir sagen es nur Tschüssi und dann nächste Woche Dienstag. Genau, ja. Tschüssi. Und jetzt? Achso, warte mal. Ja, warte. Das ist Dani Manski. Ja, genau, Tschüssikowski. So, jetzt, ciao. So, jetzt können die alle nochmal anrufen, die sagen wollen, dass sie die Sendung gehört haben. Und dann haben wir irgendwie ein glückliches Ende gefunden, oder? Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. Sag mal, haben wir. 7097110. Haben wir echt nur drei Leute die Sendung gehört? Kinder, ihr macht mir echt fertig, ey. Ja, nee, wir haben bloß, ich hab nur angerufen. Ihr hört halt nicht, tut mir leid. Mann. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss, ich hab die Sendung gehört. Na super, genau, darum ging's doch jetzt. Hallo? Ja, obwohl ich mit dem Schlaf gekämpft habe, Captain Kirk Kuttner, hat es mir sehr gut gefallen, darum bin ich erwacht geblieben. Ein Kämpfer, tschüss. Und bis dann. Oh ja, ich bin jetzt muss man ein bisschen hektisch machen, hallo? Ich nehme an, du hast die Sendung gehört. Ja, okay, machen wir mal gleich weiter, hallo? Olli hat's auch gehört, der war aber 10 Minuten abwesend, weil er Durchfall hatte. Super, gleich Backpfeife. Hallo? Servus, Kuttner. Ja. Ich hab die Sendung auch gehört. Super! Bis morgen in Frankfurt, oder? Freut mich. Oh, hör bloß auf. Ja, hallo? Ja, ich habe auch die Sendung gehört. Spitze! Ja, 1A! Super. Ja, wunderbar! Okay, tschüss! Hallo? Hallo, ich bin's nochmal, der Tobi. Und zwar wollte ich nur nochmal sagen, dass man dafür kämpfen sollte, für die Akzeptanz der Lehrer. Weil wenn die Lehrer nämlich als Schüler scheiße sind, sind die Lehrer blöd drauf. Und dann hat man keinen Zugang zum Wissen. Und wenn man diesen Zugang zum Wissen nicht hat, erhält man einen scheiß Schulabschluss. Und das versaut einem ja das Leben. Und darüber sollte man eigentlich mal nachdenken. Gut, aber könntest du nur sagen, dass du die Sendung gehört hast? Ich habe die Sendung gehört. Super, vielen Dank. Hallo? Ja, ich habe auch die Sendung gehört. Und du hättest nach den Nachrichten Scherben spielen müssen und den russischen Chor davor. Und recht hat er, der Rio. Du musst doch jetzt in Bezug setzen zu den Ausschreitungen in Frankreich. Und bei uns ist die Solidarität eben einfach nicht da. Und in Frankreich ist die halt da. Und das ist eben das unser Dilemma. Genau. Und recht hat unser alter Rio. Recht hat er, recht hast du. Ja, okay. Alles, was uns fehlt, ist die Solidarität. Okay, tschüss. Alles klar, tschüss. So, hallo? Herr Frohnhaft. Eine Muschi. Genau, hallo? So, jetzt machen wir Schluss. Oder sind offensichtlich doch noch ein paar Leute, hallo? Also ich habe gehört, dass jemand gehört hat, der gehört hat, von jemandem, der gehört hat, dass der gehört hat und der hat deine Sendung gehört. Und fand die super, oder? Ja, aber klar, habe ich jedenfalls gehört. Okay, danke. Tschüss, damit machen wir jetzt Schluss. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder und sehen uns vielleicht am 8. April, 20 Uhr, Volksbühne. Was tun? Lovely Lenin. Und jetzt doch noch ganz schnell eine anarchistische Schlussmusik. Komm zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party bringt man statt Blumen Dynamit mit. Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten sind gebeten, unsere Feten nur mit Sprengstoff zu betreten. Kommt zur Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party bringt man statt Blumendynamit mit. Am heißen Buffet ist eine Puppe schnell, ne blaue Bohnensuppe und die Gäste stehen so dumm dumm rum. Die kalte Mamsell, die kommt herbei, verspeist anhand Granatenei und bringt den Tellerminenwäscher um. Kommt zur Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zur Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party bringt man sein Blumendynamit mit. Delinquenten und Agenten, Plastikbombenproduzenten. Wird geraten, die Granaten nicht in Barbecue zu braten. Kommt zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party bringt man sein Blumendynamit mit. Kommt zum Molotow Cocktail Party. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Dir bei war mir gefunden. Oh.